3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Harro. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Kommunistenkneipe. Heute sprechen wir über die Krisen des Kapitalismus, über ihre historischen Wurzeln, ihre gegenwärtigen Ausdrucksformen und darüber, ob wir bereits in eine neue Phase kapitalistischer Transformation eingetreten sind. Ich freue mich sehr, hierfür einen ausgewiesenen Experten bei uns begrüßen zu dürfen, und zwar Jörg Goldberg. Herzlich willkommen. Danke. Ja, schön, muss ich ja sagen, dass ich hier sein darf. Ich darf nämlich heute hier zu Gast bei Jörg Goldberg sein. Ja. Tolle Gastgeberqualitäten, ganz ehrlich, sehr gemütlich. Vielen Dank. In der höchsten Altstadt. Ja. Jetzt muss ich Jörgs, also mal völlig verkürzt, Jörgs Biografie in Kompresse quasi vorstellen. Jörg war viele Jahre Mitarbeiter des Instituts für Marxistische Studien und Forschung, IMSF, und hat dort zu den Themen Krisentheorie und Analyse der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung gearbeitet. Und Stichwort Krisentheorie, das ist natürlich genau heute unser Thema und deswegen auch genau der richtige Gast heute. Ja, dann gab es das IMSF plötzlich 89 nicht mehr. Das war auf einmal weg. Die wichtige Arbeit fehlt heute. Der Bedarf wäre eigentlich sehr hoch. Das ist so eine Arbeit, wie vom IMSF heute noch geben würde. Ja, zu dir, Jörg. Du hast zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ganz besonders populär das Buch aus dem Papyrossa. Ein neuer Kapitalismus, Grundlagen historischer Kapitalismusanalyse. Das hilft uns auch heute. Du schreibst Artikel, zum Beispiel auch für die junge Welt, auch andere. Jetzt erst hier diese Woche, glaube ich, erschienen. Sehr lesenswerter Artikel in der jungen Welt. Der hatte den Titel Hauptzweck Rendite. Und darüber hinaus gehörst du auch noch zur Redaktion der Z, der Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Bei der marxistischen Studienwoche der Heinz-Jung-Stiftung und der Z im Sommer, da haben wir beide so den Grundstein gelegt für das Gespräch heute. Und inzwischen hatte dann die Z und die Kommunistenkneipe ihre erste Pilotfolge in der Kooperation. Und da hat Flo mit dir gesprochen, Jörg, und zwar über einen Artikel in der Z in der Ausgabe Staat und Kapital. Und da ging es um Neoliberalismus und Etatismus. Das ist auch eine ganz spannende Folge geworden. Und wir müssen heute auch irgendwie versuchen, dass wir da nicht Eulen nach Athen tragen, dass wir uns da nicht wiederholen. Wir möchten heute eher da anfangen, wo Ann-Sophie und ich mit Schosch Fülbert mal gesprochen haben in der Folge Immer nur Krise. Nämlich verflixt nochmal begreifen, wie die aktuelle Krise, wo sie herkommt und wie sie den Kapitalismus verändert, ökonomisch sowie dann auch zeitlich verzögert politisch. Zwei Kernfragen wollen wir an den Anfang stellen und bemühen uns, die heute zu beantworten. Eine Kernfrage wäre, welche inneren und äußeren Triebkräfte führen zur Transformation? Und zweitens, ist der Neoliberalismus in einer multiplen Krise, die er nicht lösen kann, und befindet sich der Kapitalismus deshalb nun in einer neuen Transformation? Schosch Fülbert hat da den Begriff ja aufgeworfen, die suspendierte Krise. Und wir schauen jetzt mal, ob wir da auch ansetzen können. Nur ist es notwendig, ein paar Begriffe vorweg zu klären, bevor wir hier sozusagen die Arschbombe machen in die großen Fragen. Denn wir möchten ja möglichst viele Leute einbeziehen und abholen in das voraussetzungsvolle Thema, das wir heute haben. Und deshalb öffnen wir so einen Trichter, wo wir sehr abstrakt erstmal beginnen und uns Stück für Stück in die Konkrete vorarbeiten, bis wir in den aktuellen Beispielen der Finanzkrise 2007 und den gegenwärtigen Transformationsprozessen, bis wir die erörtern können. Und deshalb, Jörg, ganz, ganz basal, ganz am Anfang, Normalbetrieb im Kapitalismus. Wie funktioniert denn Kapitalismus, wenn er prosperiert, ohne Krisenerscheinungen? Ja, das geht eigentlich nicht. Also Krisen gehören zum Kapitalismus, weil Kernpunkt ist, es gibt ja keine Instanz, die dafür sorgt, dass das, was produziert wird, auch immer entsprechend abgesetzt wird. Wir haben eine Periode, in der getrieben durch die Konkurrenz gute Profite, die Unternehmen investieren, ihre Produktion steigern. Und es kommt in diesem Normalbetrieb zum Punkt, wo dann festgestellt wird, oh, wir haben eigentlich zu viel produziert, unsere Kapazitäten sind zu groß, wir können unseren Kram gar nicht mehr zu den Preisen absetzen, die wir eigentlich brauchen, um uns zu reproduzieren und den normalen Profit zu erzeugen. Das ist dann die zyklische Krise, die etwa 8 bis 10 Jahre, das variiert, auftritt und dafür sorgt, dass sozusagen der laufende Produktionsapparat an die laufende Nachfrage angepasst wird. Und das dazu ist sozusagen die zyklische Krise oder vielleicht besser Konjunkturkrise, die Instanz, die Produktion und Markt wieder aneinander anpasst. Durch Insolvenzen, durch Preisverfall, auch zum Teil Vernichtung von Kapazitäten und oft dann auf einer neuen technologischen Grundlage beginnt dann ein neuer Zyklus. Wer sich das mal für die Bundesrepublik genau ansehen will, dem empfehle ich immer die Arbeiten von Stefan Krüger, unter anderem ein Büchlein, ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre alt, der deutsche Kapitalismus 1950 bis 2023, der das eigentlich jetzt für die Bundesrepublik Deutschland sehr gut nachzeichnet. Dass diese Krisen treten, wie gesagt, zyklisch auf etwa alle 8 bis 10 Jahre und sind eigentlich der kapitalistische Normalbetrieb. Ich würde sie als Krisen im Kapitalismus bezeichnen und würde jetzt eigentlich da nicht näher drauf eingehen, auf die damit verbundenen Debatten. Also wer Kapitalismus sagt, muss auch Krise sagen. Es gibt keinen krisenfreien Kapitalismus. Weil es eben keine Instanz gibt, die, sagen wir mal, die Kapazitäten, die Produktionskapazitäten an die zahlungskräftige Nachfrage anpasst. Im Gegenteil, der einzelne Kapitalist ist ja immer bemüht, seine Lohnkosten niedrig zu halten, die dann aber unglücklicherweise auch die kaufkräftige Nachfrage bilden. Mhm. Wenn man nun die kaufkräftige Nachfrage niedrig hält und gleichzeitig investiert und die Produktion steigert, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass die Gesamtgesellschaft feststellt, oh, wir haben eine Überkapazität, wir haben Überproduktion. Hm. Und dann ist es die zyklische Krise, die diesen Widerspruch zeitweilig auflöst. Hm. Damit ich das richtig verstehe, wir haben grundsätzlich in der kapitalistischen Produktionsweise ein GWG-Strich, wie wir das kennen. Geld wird zur Ware, Ware wird durch Arbeitskraft verändert, dadurch entsteht ein W-Strich und das wird dann als G-Strich mit der vergegenständlichten Arbeitszeit, wird es verkauft und der entstandene Strich, der Profit, der geht zum einen Teil als Revenue an den Kapitalisten selbst und ein anderer Teil wird wieder in dieses Akkumulationsregime als neues Geld, als Kapital, wieder zurückgeführt. Eine Investitionsschleife ist entstanden. Ja. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn das ins Stocken gerät, dieses G, W, W-Strich, G-Strich und wieder zurück, dann haben wir eine Krise. Dann haben wir eine Krise, ja. Also wenn sozusagen G, W, W-Strich und dann geht das mit dem G-Strich nicht mehr, weil der Strich fehlt, weil man diese Waren nicht mehr zu den Produktionskosten absetzen kann, dann haben wir eine Krise. Mhm. Und dann kommt es zu Anpassungsprozessen, die wir ja alle begrüßen und kennen, also Kapazitätsvernichtung, periodische Arbeitslosigkeit und solche Dinge, die brauchen wir, damit halt, da wir ja keine Planwirtschaft haben, also Produktion und Markt aneinander angepasst werden. Hm. Die Entstehung von Krisen kann ja vielfältig sein, gerade wenn wir auch noch die Unterscheidung treffen, du hast das eben schon angerissen, wir haben die zyklischen Krisen, Konjunkturkrisen. Und deren Ursache ist auch anders zu begreifen als die Krisen, die bei uns jetzt die wir mehr ins Zentrum rücken, nämlich die systemischen Krisen. Wie sieht's denn da aus? Wie entsteht denn so eine Krise? Gut, das wären dann Krisen des Kapitalismus. Ja, ja. Die können aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen. Sie entstehen dann, wenn ein bestehendes Akkumulationsregime nicht mehr so weiter funktioniert. Das kann ausgelöst werden durch Veränderungen grundlegende Änderung der technologischen Grundlagen. Also wir haben Perioden, in denen historisch, also der Aufschwung wurde getragen durch den Eisenbahnbau. Enorm viel Kapital brauchte man und da gab es auch Krisen, aber das wurde sehr schnell überlagert. Wir haben Perioden Elektrotechnik, also da ändert sich die technologische Grundlage des Kapitalismus. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir jetzt mal historisch, vielleicht gehen wir da nochmal kurz auf diese historischen großen Krisen ein. Ja. Also generell, das macht auch George Fulbert, haben wir die Krise 1873 folgende. Die große Depression wurde sie damals genannt. Wir haben die große Weltwirtschaftskrise 1929-32 und folgende. Und wir haben die sogenannte kleine Weltwirtschaftskrise 1973-1975. Das war jeweils verbunden mit einer Veränderung, ich nehme mal den Terminus der Regulationstheorie, sowohl des Akkumulationsmodells als auch der Regulationsweise. Akkumulationsmodell, wir bezeichnen zum Beispiel diese Aufschwungsperiode, bis ja eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg in den USA, in Westeuropa nach 1945 als Fordismus. Ne? Das bezieht sich auf ein ganz bestimmtes Akkumulationsmodell, Bandarbeit, also eine Rationalisierung der Arbeit und verbunden mit einer Regulationsweise, die nach Ford sagt, ja, damit wir unsere Autos loswerden können, müssen auch die Beschäftigten doch einen gewissen Einkommen haben, die also akzeptieren, dass im Zuge der steigenden Produktivität auch die Arbeiter einen bestimmten Anteil an dieser steigenden Produktivität haben, damit sie diese Autos kaufen können. Das war sozusagen der Zusammenhang, Akkumulationsmodell, also die Bandarbeit, also betriebliche Veränderungen und Regulationsweise, die Tatsache, dass wir eben auch eine bestimmte Nachfrage fördern müssen. Und dass diese beiden Dinge haben sich mit den großen Krisen verändert. 1873 folgende war eigentlich kein großer Produktionseinbruch. Das Problem war ein rapider Preisverfall. Und der Grundlage des rapiden Preisverfalls war die freie Konkurrenz. Die Krise von 1873 folgende hat dazu geführt, dass ein enormer Konzentrationsprozess stattfand, dass also die großen, also wir sind ja jetzt schon im 21. Jahrhundert, aber früher, als ich jetzt jünger war, waren die großen Industriekonzerne, AEG und das waren alles Konzerne, die nach 1873 in der Folge bis 1900 entstanden sind. Die großen deutschen, oft auch mit Banken verbundenen Industrie- und Monopole, IG Farben, die also in den 20er Jahren also sich herausbildeten. Wir sitzen hier in Höchst und ungefähr 2000 Meter entfernt haben wir die Höchst AG, damals großes Werk, das sich in den 20er Jahren zur IG Farben zusammenschließt. Und damit war im Übrigen auch, das jetzt mal als Klammer, die Selbstständigkeit des Städtchens Höchst beendet, weil die jetzt keinen Steuerzahler mehr hatten. Und viele beweinen es noch immer. Höchst musste, wurde Teil, Stadtteil von Frankfurt. Also sage ich mal nichts zu. So hing das zusammen. Es war ist ganz skurril, dass also noch in der Gegenwart die Höchster, die ja eigentlich katholisch waren und zum Erzbistum von Mainz gehörten, auf einmal zu diesem protestantischen, ketzerischen Frankfurt rüsten. Das ist eine Verletzung, die lange, lange nachgeschmerzt hat. Egal. Also diese gewaltigen Industriegiganten entstanden eigentlich erst in der Periode nach dieser großen Depression, die ziemlich lange dauerte, 1873 bis Ende des 19. Jahrhunderts, haben wir einen Monopolkapitalismus und die Weltwirtschaftskrise 1929, 32 und folgende, je nachdem, Ländern, die hat im Grunde gesagt, ja, sie hat erkannt, selbst diese großen Monopole können nicht mehr ohne eine Koordination durch den Staat. Es kam also zur Herausbildung also etatistischer Varianten, die unterschiedliche Formen annahmen. In Deutschland war es ausgesprochen eben dieser Kriegskapitalismus, Aufrüstungskapitalismus ab 1933. In den USA der New Deal, auch ab 1933 unter eher fortschrittlichen Zeichen. Aber beides war verbunden mit einer umfassenden staatlichen Organisation des Kapitalismus, in dem also den Unternehmen Vorgaben gemacht wurden, sei es unter von Anfang an kriegswirtschaftlichen Gesichtspunkten in Deutschland oder unter Gesichtspunkten ja der Überwindung der Krise, also durch Roosevelt und den New Deal in den USA. Interessanterweise gab es sehr viele am Anfang, die den Rüstungskapitalismus, den deutschen Kapitalismus und den New Deal in einen Topf warfen und sagen, das ist ja der Staat, der hier auf einmal die Produktion übernimmt und das ist im Grunde dasselbe. Mhm. War es natürlich nicht, weil es diesen demokratischen Impuls im New Deal gab, stark unter Gewerkschaften, während in Deutschland das mit einer Schwächung der Gewerkschaften bzw. deren Zerschlagung verbunden war. Mhm. Aber der Kernpunkt ist, dass der Staat ganz umfassend in die Wirtschaftstätigkeit eingriff, ohne dass die Unternehmen darunter litten. Also die haben alle gut Geld verdient. In den USA war es ein bisschen anders, weil der New Deal, vor allem dessen Radikalisierung ab 1935 mit einer Stärkung, einer gezielten Stärkung der Gewerkschaften verbunden war. Das haben die Unternehmen natürlich nicht gerne gesehen, aber letztendlich läuft es auf eine ähnliche Periode auf. Und dieses Modell, das sich dann auch wirtschaftstheoretisch später auf Keynes bezog, wir denken, das Hauptwerk von Keynes, General Theory, kam erst 1936 raus. Also da waren eigentlich schon die Flöcke eingeschlagen, aber Keynes hat diese Periode sowohl in den USA als auch in Deutschland durchaus verfolgt und hat auch seinen Senf immer dazu gegeben. Deswegen ist es gerechtfertigt, diese Periode als keynesianistisch zu bezeichnen. Also ab Mitte der 30er Jahre bis überlagert durch den Zweiten Weltkrieg. Dieses keynesianische Paradigma war eigentlich dominierend bis eben in die 1970er Jahre hinein. Solidarische Werbung. Kopfüber in den Krieg gegen Rüstungswahn und mediale Mobilmachung. So lautet der Titel der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 10. Januar 2026 in den Wilhelm-Studios in Berlin stattfindet. Ab sofort könnt ihr euch euer Ticket sichern. www.jungewelt.de/rlk. Und wieder zurück in die Folge. Aber hier unterscheiden wir auch noch in zwei verschiedene Varianten des Keynesianismus. Wir haben den Rüstungs- oder Kriegskeynesianismus und wir haben den Wohlstandskeynesianismus am Ende des Zweiten Weltkrieges. Jeweils dadurch gekennzeichnet, dass der Staat Einfluss nimmt auch auf die Geschehnisse auf dem Markt. Ja, also sagen wir, der Kernpunkt des Keynesianismus ist ja eigentlich, dass Keynes sagte, der Kapitalismus aus sich heraus, also so sagt es natürlich nicht, er war ja ein Freund des Kapitalismus, aus sich heraus tendiert zu einem Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung. Die Neoklassik hat gesagt, das gibt es nicht. Der Kapitalismus tendiert immer zum Gleichgewicht und zur Vollauslastung der Kapazitäten, also sowohl der produktiven, also des Produktionsapparats, als auch des Arbeitskräftereservoirs. Und Keynes hat gesagt, nee, und das sind die Lehren, die dann aus der Periode der Weltwirtschaftskrise gezogen wird. Der Kapitalismus kann zu einem Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung führen. Und daraus kommt er nicht heraus, aus sich heraus. Und deswegen muss der Staat nun eingreifen, Schulden aufnehmen und Nachfrage schöpfen und dadurch zur Auslastung der Kapazitäten beitragen. Für Keynes war das im Grunde, sagen wir, Keynes war ein Pazifist, also der wollte keinen Rüstungskeynesismus, aber letztendlich ist es für das Keynesische Theorem egal, ob das Rüstungsgüter sind oder zivile Güter. Also ich, Keynes, wie gesagt, war Wehrdienstverweigerer im Ersten Weltkrieg, war also absolut gegen Krieg. Aber er in seiner Theorie ist es erstmal egal, ob der Staat ein großes Rüstungsprogramm auflegt, um unterausgelastete Kapazitäten auszulasten. Ich betone das jetzt mal, weil das später bezogen auf unsere Situation nochmal eine Rolle spielen wird. Warum gibt es Stagnation? Und damals war die Stagnation begründet durch die Unterauslastung der Produktionskapazitäten, sowohl des Produktionsapparates als auch und vor allem des Arbeitskräftereservoirs. Die großen Massen von Arbeitslosen, wie kriegen wir die wieder in Arbeit? Aber finden wir da nicht auch schon im ersten Band vom Kapital in den 60ern des 19. Jahrhunderts im allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation diese Tendenz, dass die Reservearmee immer größer wird, dadurch, dass sich immer mehr totes, konstantes Kapital vergegenständlicht, ein immer höherer organischer Anteil in der Produktion stattfindet, niedrigeres variables Kapital? Sind das nicht schon die grundangelegten Tendenzen, die Marx am Anfang beschreibt? Aber er kommt nicht zu den zu diesen Konsequenzen, weil er sagt, ja, das gibt's, aber das wird über die zyklische Krise immer wieder aufgehoben. Und die Reservearmee dient dazu, dem Kapital entsprechende Flexibilität zu verschaffen, auch um im Aufschwung dann erstmal den Aufschwung mit niedrigen Lohnkosten zu bewerkstelligen. Und der Aufschwung führt auch dazu, dass ein Großteil jetzt der Arbeitskräfte wieder in den Produktionsprozess eingeordnet werden. Und wenn man das jetzt, es gibt für Marx die Periode der absoluten Überakkumulation, nämlich dann, wenn es nicht mehr reicht, neue Arbeitskräfte wenn die neu involvierten Arbeitskräfte nicht mehr genügend Mehrwert schaffen, um das neue Kapital, das ja immer mehr anwächst im Verhältnis zur Gesamtproduktion, um das neue Kapital mit entsprechend rentabel zu machen. Also das funktioniert so lange, wie die Gesamtrendite, also der gesamte Profit, immer noch wächst. Theoretisch, wenn ich sage das theoretisch, gibt es ja dieses berühmte Buch von Grossmann, der sagt, der glaubt, er könnte berechnen, an welchem Punkt das nicht mehr der Fall ist. Und das ist dann der Fall der absoluten Überakkumulation, wo also die Neueinstellung von Arbeitskräften, diese Arbeitskräfte nicht mehr genügend Mehrwert produzieren, damit die Profitmasse steigt. Das ist die Situation der absoluten Überakkumulation. Das wird wahrscheinlich so nicht eintreten, weil, also wenn man diesen Abschnitt von Marx über den tendenziellen Fall der Profitrate liest, wo das so abgeleitet wird, dann ist das Hauptbemühen von Marx, die entgegenwirkenden Tendenzen darzustellen, nämlich Verbilligung der Produktionsmittel, Senkung der Löhne. Also er hat da eine ganze Latte von entgegenwirkenden Tendenzen. Ja. Sodass die Vorstellung, es kommt der Punkt der absoluten Überakkumulation, der tritt politisch nie ein. Das war sozusagen die Kritik an dem Buch von Grossmann, wo gesagt wird, das übersieht der Grossmann, weil er im Grunde rein mathematisch versucht zu berechnen, wann kommt dieser Punkt der absoluten Überakkumulation. Und der kommt eigentlich nie, weil ja immer wieder entscheidend ist das Einzelkapital, und das Einzelkapital, da gehen welche kaputt, da wird Kapital vernichtet und dann beginnt der Prozess von neuem. Und eine Zentralisation. Konzentration, Zentralisation gehört natürlich dazu. Das führt aber nie dazu, wie zum Beispiel ja Hilferding angedeutet hat, dass wir auf einmal ein großes Kartell haben, wo die gesamte Industrie oder meinetwegen erstmal Branchen sich zusammenballt zu einem Unternehmen. Dazu kommt es nicht über die Konkurrenz, weil einzelne Unternehmen über die Innovation Also Stichwort Schumpeter, der gesagt hat, also auch die Krise, schürt die Kreativität des einzelnen Unternehmers. Wie komme ich nun aus dieser Krise raus? Und das ist ja nicht das Gesamtkapital, das sich in die Köpfe zerbricht, sondern es ist das einzelne Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt eine neue Technologie oder wir haben ein neues Produkt. Und auch wenn unter rechts und links alles in Scherben fällt, wir haben diese Idee. Und bei Schumpeter ist das sozusagen die kreative Zerstörung, wie er das nennt. Das heißt, die Krise zerstört alte Technologien, alte Geschäftsmodelle und einzelne Unternehmer kommen und haben neue Ideen und fangen auf Grundlage dieser neuen Ideen einen neuen, sagen wir mal, Reproduktionsprozess an. Genau. In deinem Buch nennst du das Kapitel Vergreisung oder Erneuerung mit einem Fragezeichen dahinter. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt schon, das ist heute eine etwas voraussetzungsvolle Folge. Wir versuchen das nochmal ein bisschen aufzuschlüsseln, damit jetzt vielleicht die, die sich auch ein bisschen abgehängt fühlen, nochmal die Gelegenheit haben, das ein bisschen zu sortieren mit uns. Wir haben konjunkturelle Krisen und wir haben Krisen des Kapitalismus. Und wir haben jetzt auch schon gezeigt, die Krisen des Kapitalismus, die systemischen Krisen, die haben wir historisch vielfach aufgefunden. Und im Rahmen dieser Krisen gab es auch Veränderung des Akkumulationsregimes des Kapitalismus. Diese Transformation gehören also wohl auch zum Normalbetrieb, zum langfristigen Normalbetrieb. Wir könnten auch von langen Wellen sprechen. Sowas führst du in deinem Buch an. Kondratjew führst du mit an. Und über diese langen Wellen sehen wir immer wieder, dass zum Beispiel die freie Konkurrenz des Kapitalismus funktioniert. Dann kommt er zu einer größeren Krise. Nicht eine zyklische, konjunkturelle Krise, sondern eine systemimmanente Krise. Das wäre jetzt der Gründerkrach von 1873. Und der führt dazu, dass sich das Akkumulationsregime ändert. Es entstehen größere Konzerne. Es kommt eben dann zur Zentralisation und Konzentration. Firmen wie AEG entstehen, bis hin dann zu IG Farben später. Also immer mehr größere Konzerne, die auch über größere Kapitalvolumen verfügen, die größere Kredite aufnehmen können, bis hin zu Verschmelzung mit Banken. Dann kommt im Laufe des 20. oder Beginn des 20. Jahrhunderts, fängt sich an, wie Hilferding das sagt, sich dieses Kapital zu organisieren. Es kommt zum organisierten Kapitalismus, wobei er das eigentlich erst später beschreibt als in seinem Buch Das Finanzkapital von 1910, in dem er den Monopolkapitalismus herausbildet. Also auch hier wieder eine gewisse Transformation durch die Prozesse, dass wir nicht kleine konkurrierende Kapitale haben, die mit überschaubarer Größenordnung gegeneinander laufen, sondern diese Zentralisations- und Konzentrationsprozesse dazu führen, dass größere kartellartige Giganten den Markt dominieren. Aber da hört die Geschichte nicht auf. Auch das gerät wieder in eine Krise. Und da haben wir dann die Krise, du hast sie eben schon erwähnt, die Weltwirtschaftskrise, Oktober 1929, der New Yorker Börsencrash. Und darauf reagiert dann wieder das Kapital. Es versucht irgendwie, diese Situation Herr zu werden, versucht das eine oder andere Antidote, aber nichts verfängt sich so richtig. Und in den USA mit dem New Deal von Roosevelt klappt auch. Weitestgehend. Können wir vielleicht drüber streiten, wie gut das klappt. In Deutschland wechseln sich verschiedene Präsidialkabinette ab. Auch hier versucht man Krisenlösungsstrategien gegen diese 29er-Krise. Brüning zum Beispiel versucht das über eine Austeritätspolitik, das heißt Sparen in der Krise. So hat man es wohl auch früher in der Volkswirtschaft oder in der Nationalökonomie gelernt. Da spart man sich raus in der Krise. Das heißt zyklisches, prozyklisches Sparen. Und da kommt jetzt der John Maynard Keynes, den du auch schon mit angeführt hast, Jörg, und der sagt, ja, Moment mal, so läuft keine Krisenlösungsstrategie, wir versuchen mal was anderes. Versuch doch mal in der Krise zu investieren. Mach doch mal antizyklische Wirtschaftspolitik und gebt größere Geldmengen raus, wenn die Krise eigentlich gerade da ist. Das sehen wir dann eben im New Deal, das sehen wir dann auch bei, muss man dann auch sagen, nach drei, beziehungsweise wenn wir Schleicher mitnehmen, vier gescheiterten Präsidialkabinetten in Deutschland, sehen wir dann eine Transformation im Akkumulationsregime Deutschlands, nämlich durch die Machtübertragung an die deutschen Faschisten, ein Kriegskeynesianismus. Plötzlich werden innerhalb der Krise gigantische Kapitalvolumen investiert, Staatsinterventionen betrieben, und zwar in eine Rüstung. Ja. Natürlich, da hast du vollkommen recht, das ist nicht ident mit dem New Deal. Gerade wenn wir die Gewerkschaftsposition und das Politische mit einbeziehen, ist es nicht ident. Aber wir haben größeren Staatsinterventionismus als Krisenlösungsstrategie auf die 29er-Krise. Immer noch nicht vorbei, die Geschichte des Kapitalismus geht weiter. Kleinere systemische Krise ist die Ölkrise 1973. Korrigiere mich, wenn ich mit den Zahlen ein bisschen falsch bin, Jörg. Ich meine, es wäre so Anfang der 70er gewesen. Und hier schleicht sich dann wieder eine neue Transformation ein. Es gibt wieder eine Veränderung. Und da wäre jetzt, ohne da tiefer drauf einzugehen, das hast du einfach schon mit Flo in der anderen Folge gemacht. Hier kommt dann jetzt der Hayek, die Chicago Boys, Milton Friedman. Solche Konsorten kommen hier zu tragen, haben wie zum Beispiel mit dem Weg zur Knechtschaft von Hayek, die Grundlage geschaffen für einen neuen Typus des kapitalistischen Akkumulationsregimes, das nicht mehr diesen Wohlstands-Keynesianismus weiterfährt, sondern über Deregulierungsmechanismen, Privatisierung und ein weitestgehend Raushalten des Staats aus den Marktgegebenheiten diese Krise überwinden will. Politisch schlägt sich das nieder in dem Thatcherismus, Reaganomics, später auch bei Kohl, die geistig-moralische Wende, setzt sich nochmal weiter fort, Schröder und Fischer in Deutschland mit der Agenda 2010. Das sind dann neoliberale Antworten auf die Krise von 73, vielleicht auch noch auf post-sowjetische, also auf die, ich nenne das auch mal so, die richtige Zeitenwende von 89, darauf dann eine Reaktion des Kapitals. So verändert sich der Kapitalismus. Es gibt unterschiedliche Entwicklungsphasen, die wir beobachten. Und jetzt kann ich das mal ganz vereinfacht ausdrücken. Wir haben eine prosperierende Akkumulation. Das kommt zu seinen natürlichen Grenzen, entsteht eine Krise und auf die Krise wird, auf die systemische Krise reagiert das Kapital mit einer Transformation. Und dann beginnt das Spiel auf einem höheren Niveau von vorn. Aber diese Wellen wiederholen sich wieder und wieder. Und dabei verändert sich, und da darfst du jetzt wieder lange ausführen, das Verhältnis von Staat und Kapital. Denn das ist nicht konstant, sondern kontextabhängig. Also vielleicht nochmal kurz zurück zur Krise 73, 75, also der sogenannten kleinen Weltwirtschaftskrise. Da erschöpfte sich ein bestimmtes Akkumulationsmodell und auch eine bestimmte Regulationsweise. Der Ausdruck sozusagen akzentuiert wurde das durchaus, da hast du recht, durch die Ölkrise. Mhm. Aber im Kernpunkt hat sich ein bestimmtes Akkumulationsmodell, das ist die großbetriebliche Arbeitsteilung, also deswegen dieser Begriff Fordismus, also Zusammenballung von Massen von Arbeitern, die also am Fließband arbeiten, das ist sozusagen nur der Ausdruck, also große, hohe Arbeitsteilung. Dieses technologische Modell erschöpfte sich, also mit dem Aufkommen von neuen Technologien und, sagen wir, das wird ja in den Mittelpunkt gestellt, eine Annahme von Keynes realisierte sich nicht. Keynes hatte nämlich gedacht, er war ja letztlich auch ein Neoklassiker, wenn wir diese Krisenperiode überwinden, wo es also zu unterausgelasteten Kapazitäten waren, durch große Staatsinvestitionen, dann kommt der Kapitalismus wieder in sein altes Flussbett und die Schulden, die der Staat gemacht hat, um die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen, die können wir wieder zurückzahlen. Mhm. Das war sozusagen die Annahme und das war auch in Deutschland die Diskussion. Ja, klar, wir kurbeln die Wirtschaft an, wir bringen die, also Schiller, das ist natürlich für die meisten Hörer alles schon Asbach uralt, wir bringen die Pferde wieder zum Saufen. Also wir führen sie mit viel Staatsknete wieder ans Fluss und dann saufen sie und dann geht's wieder los. Und das hat sich nicht realisiert, sondern die Staatsverschuldung stieg immer weiter an. Es kam zu einer neuen Krise, also auch die 60er, 70er Jahre waren ja nicht krisenfrei, wo der Staat wieder Schulden aufmachen musste, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Rückzahlungsphase, die möglich gewesen wäre, wenn sozusagen die Wirtschaft wieder von alleine läuft, die trat nie ein, sondern der Staat musste immer weiter intervenieren. Und es kam also zu Schuldenlasten zum Anstieg von Zinsen, alles das zeigte, dass dieses Modell, also großbetriebliche Produktion, wir stellen die Arbeiter, zahlen großzügige Sozialleistungen aus, damit die auch was kaufen können. Wir einigen uns mit den Gewerkschaften, wir teilen uns den Produktivitätsgewinn. Das ganze Modell kam an seine Grenze. Wir haben ja schon in den 70er Jahren den Versuch, das so ein bisschen zu korrigieren. Aber letztendlich kam es dann zu diesem Paradigmenwechsel und zum Siegeszug der Neoliberalen, die ja schon sehr gut organisiert waren, die sozusagen ja nie aus der Diskussion verschwunden waren, sondern sich reorganisiert haben als Neoliberale. Ja, die Liberalen haben gesagt, lasst laufen. Ne? Also laissez-faire, laissez-aller. Ne? Und dann wird sich das schon wieder anpassen. Es hat sich aber 29, 32 nicht wieder angepasst. Und das war sozusagen die Stunde der Neoliberalen, die sagten, nee, der freie Markt allein reicht nicht. Wir müssen intervenieren, aber natürlich in einer bestimmten Weise intervenieren. Nicht einfach Wohlfahrt, sondern das ist im Gegenteil, wir müssen ja die Lohnkosten senken und so weiter, damit die Unternehmen wieder von sich aus investieren. Und dazu müssen wir, die Neoliberalen, die staatlichen Rahmenbedingungen setzen. Und die bestehen im Wesentlichen, das war jetzt neoliberaler Konsens damals, im Versuch, den Wohlfahrtsstaat abzubauen, was ja nur nicht so einfach ist, weil da gibt's ja Widerstand, und Unternehmen zu privatisieren. Also der Staat sollte dann Schuldenabbau betreiben, weil er sozusagen seinen Tafelsilber verkauft. Mhm. Also das geriet auch in den meisten westlichen Ländern, war das von unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Das war ja auch das, wer sich vielleicht noch erinnert an die Griechenland-Krise, wo das eine der Auflagen war, verkauft hier eure Flughäfen, egal für welches Geld und egal an wen, damit ihr also von diesen Schulden runterkommt. Das war sozusagen die Logik der neoliberalen Phase, die auch dann technologisch ja auch verbunden war mit, sagen wir mal, der Ablösung dieser großen, der Produktion in großen Betrieben mit Tausenden von Arbeitern, die also da die Arbeitsgruppen, die dann kleine Arbeitsgruppen, die sich selbst regelten, also auch sozusagen in der betrieblichen Organisation kam man von diesen großbetrieblichen Produktionsweisen weg und konzentrierte sich auf technologisch hochentwickelte Produktionsformen, die es erlaubten, auch besser angepasste kleine Serien, aber auch eben durch bessere Organisation zu produzieren. Also sowohl die betriebliche Grundlage änderte sich, als auch die Regulationsweise, indem der Staat jetzt nicht mehr einfach nur Geld ausschüttete, sondern nur noch sehr gezielt ausschüttete. Also er verschwand nicht. Einmal, weil der Sozialstaat halt auch eine produktive Funktion hat und man den Konsens der Gewerkschaften erkaufen musste. Aber zum anderen auch, weil aufgrund des Widerstands einfach nicht wieder, sagen wir mal, in vorindustrielle oder vorkapitalistische Wohlstandsvorstellungen zurückfallen konnte. Also der Sozialstaat hat ein gewisses Niveau erreicht, dass man nicht einfach wieder vollkommen zurückdrehen konnte. Und gleichzeitig war ja mit der Veränderung der technologischen Grundlage, gab es Unternehmen, die mussten eigentlich verschwinden. Also Kapital wurde vernichtet. Das musste abgefedert werden. Dazu brauchst du auch wieder Staatsknete. Also wenn man die Entwicklung der Subventionen ansieht, dann sind die nie zurückgegangen, sondern immer nur angestiegen. Also der Staat verschwand nicht aus der Wirtschaft, investierte sehr stark dann in Forschung und Entwicklung, also in die neuen Technologien, half den Unternehmen, ihre alten Betriebe loszuwerden, entschädigte sie, also über Steuermodelle und sowas. Also das war so dann die neoliberale Periode. Und wichtig ist, sich festzuhalten, die Logik und das Versprechen der Neoliberalen war, wir bringen die Wirtschaft wieder ans Laufen. Indem der Staat sich partiell zurückzieht, befreit er die Dynamik der Unternehmen, der Privaten, und die investieren und bringen die Wirtschaft wieder ans Laufen. Das war die Logik. Also ich finde das ein extrem wichtiger Punkt, weil das häufig in den Diskussionen gar nicht so scharf oder nicht mit der tiefen Schärfe getrennt wird, sondern Neoliberalismus und Laissez-faire, ein Wegdenken vom Staat, der gar keinen Einfluss mehr nimmt, wird häufig gleichgesetzt. Jetzt sagst du, das ist überhaupt nicht so, sondern die Liberalen, nicht Neoliberalen, die Liberalen, die haben diesen Laissez-faire-Gedanken und sagen, der Markt regelt es selbst, die unsichtbare Hand, dann sind die vielleicht beim alten Smith, bei Adam Smith. Aber die Neoliberalen übernehmen das eben nicht eins zu eins, sondern sagen, warum? Der Staat kann sehr wohl Einfluss nehmen, zum Beispiel, wenn er uns subventioniert oder wenn er als ideeller Gesamtkapitalist Investitionen vornimmt, die wir als Einzelkapitalen gar nicht leisten können. Das ist uns sehr willkommen. Es ist sehr willkommen, wenn universitäre Forschung vom Staat vorangetrieben wird, die sich dann nachher privat angeeignet wird. Warum sollte der Staat diese Investition nicht vornehmen? Oder ja, wie es früher halt war, das Bahnnetz für Logistikfragen etc. Und natürlich muss auch die Reproduktion der wahren Arbeitskraft muss auch gesichert werden. Ne? Das fängt an bei Krankenhäusern oder bei Lebensmittelversorgung. Wenn da der Staat keine Grundversorgung leistet, dann ist bald vorbei mit der wahren Arbeitskraft. Und dann versteht auch ein Neoliberaler und auch ein Neoklassiker, dass das Krisen bedeutet, ne? Wenn die wahre Arbeitskraft irgendwann sich selber nicht mehr reproduzieren kann, weil ein völlig ungezügelter Kapitalismus ohne Schranken, der dreht ja relativ schnell frei. Der hat dann Auswüchse, in denen die wahre Arbeitskraft sich überhaupt nicht mehr reproduzieren kann. Ich glaube, Hayeks Zugeständnisse, wie weit der Staat da geht, die sind schon recht herb. Also ich glaube, er hat mal geschrieben, dass er nur ein Obdach, ein Dach über dem Kopf und eine Grundnahrungsversorgung, das ist das, was der Staat übernehmen sollte. Aber ansonsten ist da vom Sozialstaat nicht viel zu erwarten. Also er ist da ziemlich ungenau. Was er sagt, dass der Staat nicht in die Verteilungsverhältnisse eingreifen darf. Eine Grundversorgung soll da sein, also die Menschen sollen nicht verhungern oder so. Das soll aber außerhalb des Marktes geschehen. Das macht natürlich dann der Staat. Also da ist er sehr ungenau. Und Hayek selbst hat ja auch immer wieder gesagt, ich empfehle keine bestimmte Wirtschaftspolitik, sondern ich entwickle Grundsätze, an denen sich die Wirtschaftspolitik orientieren soll. Und die Grundsätze ist eben die Förderung des freien Unternehmertums. Für ihn, das war ja mal für ihn auch das Problem, was er mit der Demokratie hatte, dass er sagt, Mehrheiten, er hat ja geglaubt, die Arbeiter tendieren spontan sozusagen zum Sozialismus und die werden immer, wenn sie wählen dürfen und die Mehrheit bilden, werden sie sozusagen den Selbstständigen, den freien Unternehmer knechten. Und das wollte er verhindern. Also das war sozusagen seine Hauptbotschaft. Wir wollen das freie Unternehmertum, nur das freie Unternehmertum ist innovativ und schafft den Wohlstand. Und wenn dann die Arbeitermassen, die sehen das natürlich anders, die wollen also Umverteilung und sowas, wenn man die bestimmen lässt über die Wirtschaftspolitik, dann landen wir in der Knechtschaft. Das ist eigentlich die Logik seines ganzen Werkes. Ja. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Also ich glaube, wir haben da ganz also historisch sehr unterschiedliche Auswüchse von dieser Epoche gesehen in den USA. Die Reagan-Doktrin, die auch einhergeht mit ganz großen Staatsinvestitionen in den Rüstungsetat. Wir haben eine gewaltige Aufrüstung im Kontext des Kalten Kriegs. In UK haben wir Thatcher, die massiv gegen die Gewerkschaften arbeitet. Ein Jahr Bergarbeiterstreik. Also so haben wir sehr unterschiedliche auch Manifestationen, wie sich dieser neue Wirtschaftsstil in den 70ern dann politisch niedergeschlagen hat und diese Idee durchsetzt. Das ist kontextabhängig. In den USA waren die Gewerkschaften, als Reagan dran kam, ohnehin schon schwach. Das heißt, sein Akzent musste gar nicht auf der weiteren Schwächung der Gewerkschaften liegen, während in Großbritannien die Gewerkschaften halt sehr einflussreich waren und dieser Bergarbeiterstreik, der ja dann erst in der zweiten Wahlperiode stattfand, der war ja dann exemplarisch, wo dann Thatcher es gelungen ist, sozusagen den Gewerkschaften das Rückgrat zu brechen. Das brauchte Reagan überhaupt nicht machen. Und in Klammern, Reagan war ja, ist ja politisch groß geworden als Führer einer Gewerkschaft, nämlich der Schauspielergewerkschaft. Ja, ja, also er hatte dieses Antigewerkschaftliche, das spielte bei ihm gar keine große Rolle, musste auch nicht. Ja? Sondern das war eine Sache von Thatcher. Und wenn wir mal auf Deutschland gehen, dann waren ja die Reformen, die unter Kohl liefen, die waren ja sehr gemäßigt. Ja, ja. Und die Realisierung, sagen wir mal, des harten neoliberalen Kurses, das haben wir dann Fischer Schröder überlassen, ja, mit seiner Agenda 2010. Wobei man vielleicht auch schon 73 harte, also mit harten Bandagen kämpfen von neoliberaler Warte aus, wenn wir nach Chile gucken. Das war natürlich auch Neoliberalismus, der überhaupt nicht zimperlich war in Sachen Staatsinterventionismus, sondern dort wurde ja wirklich ein Putsch vorangetrieben. Mit Gewalt, mit Pinochet, also mit Staatsgewalt. Ja, ja, richtig. Also auch das ist eine Seite, wo es sehr, sehr verkürzt wäre zu sagen, Neoliberalismus bedeutet einfach gleich wenig Staat. Ich glaube, da gehen wir einem Irrtum einher und müssen das ein bisschen weiter differenzieren. Das haben wir jetzt auch an der Stelle gemacht. Das ist auch heute nicht unser Kernthema, der Neoliberalismus. Aber das Verhältnis von Staat und Kapital, dass das nicht konstant ist, sondern sich immer ein Stück weit auch in Bewegung im Kontext der Prosperität und der Krise sich bewegt. Ich glaube, das ist einigermaßen klar geworden. Vielleicht können wir da noch kurz drauf gucken, wie sich das Verhältnis auch mit Blick auf Globalisierung und der Rolle des Staats als ideellen Gesamtkapitalisten, wie sich das noch ein bisschen verteilt. Also wie verhält sich nun in der Krise dieses Staats-Kapital-Verhältnis, wenn wir es global betrachten? Und inwiefern guckt er noch auf die nationale Ökonomie als ideeller Gesamtkapitalist? Das scheint sich ja auch stark im Wandel zu befinden. Ja, da haben sich ja die Neoliberalen, die verschiedenen Neoliberalen waren sich ja nicht einig. Einerseits haben eine Fraktion den Nationalstaat immer noch als Rahmen begriffen. Und es gibt Neoliberale, die energisch gegen den Ausbau der EU waren. Während andere sagten, ja, wenn wir die EU ausbauen, sozusagen die wirtschaftspolitische Kapazität der EU stärken, dann lösen wir das Demokratieproblem. Weil das ist die Brüsseler Bürokratie, die ist ja unabhängig von den jeweiligen Mehrheitsbildungen in den Staaten. Also da gab es Leute, die sagten, nee, da schaffen wir also eine Riesenbürokratie, das wollen wir nicht. Wenn andere sagten, nee, gerade durch diese Regelhaftigkeit nehmen wir die Wirtschaftspolitik aus den Händen der nationalen Regierungen, weil die sind ja immer, stehen unter dem Druck der Massen, die also immer mehr Sozialleistungen sowas wollen. Die haben sich auseinanderdividiert. Und auch was die Globalisierung betrifft, gab es welche, die sagten, das ist ja der Traum. Die Nationalstaaten werden entmachtet. Damit wird auch die Gefahr beseitigt, dass irgendwelche ungebildeten Mehrheiten da also Umverteilung wollen. Sondern das regelt dann alles der globale Markt. Da gibt es niemanden mehr, der eingreift. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich Leute, die sagten, dann haben wir ja wieder sozusagen den absolut ungezügelten freien Markt und den wollten wir als Neoliberale, wir sind ja keine Liberalen, sondern Neoliberale, den wollten wir ja eigentlich begrenzen. Wir wollten ja den Rahmen, der Wettbewerb sollte frei sein, aber den Rahmen, den gab der Staat vor. So, und das haben wir natürlich auf dem Weltmarkt nicht mehr. Also es waren das Verhältnis Neoliberalismus und Globalisierung ist ein durchaus widersprüchliches. Es gibt ja dieses Buch, nennt sich Hayek's Bastards. und hat genau diese Frage behandelt, ist der Neoliberalismus nun global, begrüßte also diese Auflösung der Märkte, die Schaffung der freien Märkte, oder hat er da Probleme mit? Und wie gehören in den Zusammenhang IWF, WTO, Weltbank, wie gehören die da rein? Sind die nicht Ausdruck davon, dann eben doch diesen Markt zu regulieren? Die gehören da rein, aber die sind natürlich als wirtschaftspolitische Instanzen schwach. Wo sie stark sind, das war zum Beispiel über die Strukturanpassungspolitik des Internationalen Währungsfonds. Da können sie aber auch nur eingreifen bei Ländern, die hoch verschuldet sind, die also Kredite von außen brauchen. Also insofern sind diese Institutionen nicht vergleichbar einem der wirtschaftspolitischen Kompetenz eines Nationalstaats, sondern wenn der auf globalen Märkten, was so ja nie der Fall war, die nationale Wirtschaftspolitik an Effizienz und Eingriffsmöglichkeit verliert, dann gibt es im Grunde keine Instanz, die wirklich global die Märkte regulieren kann. Natürlich, sagen wir mal, WTO, Weltbanken, Grenzen, Internationaler Währungsfonds, diese ganzen supranationalen Institutionen spielen eine gewisse Rolle, aber sie können nicht den Nationalstaat, der also die Steuerhoheit hat und alles das, kann ja der Internationale Währungsfonds oder Weltbank nicht machen, sondern der kann also in gewissen Krisensituationen eingreifen, aber mehr auch nicht. Ihr habt jetzt mitbekommen, wir sind historisch und auch theoretisch, haben wir uns ein bisschen vorgekämpft bis fast bis in die Gegenwart, noch nicht ganz, denn ein unserer Hauptaugenmerk soll heute mal die Finanzkrise 2007 noch sein. Jörg, bei dem, was wir jetzt schon zusammengetragen haben, all die Entwicklungen, die dahin geführt haben, wie kam es zu dieser großen Finanzkrise? Ist das eine systemische Krise des Finanzmarktkapitalismus? Ist diese Krise jemals überwunden worden oder hält die bis heute vor? Also ich sagte, das große Versprechen des neoliberalen Paradigmas war, wir überwinden die Stagnation und Krisenhaftigkeit, die dann 73, 75 zum Ausdruck kam, und sorgen für eine neue Belebung der Realakkumulation auf einer neuen technologischen Grundlage. Wir eröffnen also eine neue Periode der kapitalistischen Entwicklung mit einer neuen Investitionsdynamik. Und wir tun das, indem wir also die Märkte deregulieren, auch die Finanzmärkte. Vor allem die Finanzmärkte, weil die brauchen wir ja, um diese großen Investitionen in neue Technologien zu finanzieren. Also die Deregulierung der Finanzmärkte sollte eigentlich die Realakkumulation beleben. Und das hat sie eben nicht dauerhaft getan. Es gab sozusagen diese Periode 90er bis Anfang 2000er Jahre, die gilt als Great Moderation. Kennzeichen das annähernde Verschwinden von Krisen überhaupt. Also auch der Business Cycle, also der Konjunkturkrisen, gab es eine Periode, wo die Wirtschaftsschwankungen ab Anfang der 90er Jahre bis eben 2007 relativ gleichmäßig lief. Und wenn man die wichtigen Leute aus der damaligen Zeit, Anfang der 2000er Jahre, die sagten, jawohl, Krisen gehören der Vergangenheit an. Durch die Deregulierung und die Schaffung von neuen Finanzinstrumenten haben wir endgültig die Krisenhaftigkeit überwunden. Mit der Akkumulation ging es noch nicht so richtig voran, aber man glaubte, das würde schon noch kommen. Und dieses Versprechen wurde der beschleunigten Realakkumulation wurde nicht eingelöst. Es kam also zu einer gewaltigen Ausdehnung der Finanzmärkte, weil die Investitionen in die nur deregulierten Finanzmärkte waren viel rentabler als jetzt Realakkumulation, als jetzt das Risiko von neuen Maschinen, neuen Fabriken und so weiter einzugehen. Da weiß man ja nie genau, rentiert sich das am Ende. Das sind mal langfristige Investitionen. Da war es viel rentabler, dieses viele neue Geld, was über die neoliberale Politik ja nun den Unternehmern zugeschanzt wurde, wieder auf den Finanzmärkten zu reinvestieren. Und die Rendite kam dann nicht überwiegend aus den klassischen Dividenden der Industrieunternehmen, sondern aus den steigenden Preisen der Finanzanlagen insgesamt. Und dann konnte man sozusagen Produkte entwickeln, deren Grundlage gar kein Bezug mehr zu realen Werten hatten, sondern in zweiter, dritter Instanz waren sie unterlegt durch Wertpapiere. Wenn man konkret auf den Ausbruch der Finanzmarktkrise 2007 in den USA, dann war das ja eine sehr begrenzte Angelegenheit. Da hatte man Leuten, die sich eigentlich ein Eigenheim nicht leisten konnten, in der Phase niedriger Zinsen große Hypotheken aufgeschwatzt, die nun eigentlich, die Leute konnten eigentlich die Hypotheken gar nicht bezahlen, sondern die Preise der Häuser stiegen. Das heißt, sie konnten sich neu verschulden. Also man konnte, insbesondere in den USA, konnte also ein kleiner Häuslebauer, der gar nicht genug verdiente und sein Haus abbezahlen, der konnte aber darauf setzen, der Preis des Hauses steigt, kann eine neue Hypothek aufnehmen, damit kann ich die alte Hypothek ablesen. So, und dann war, ist ja eigentlich kein Problem, weil wenn die Bank merkt, aha, der kann nicht mehr zahlen, dann nehme ich dem das Haus weg. Lass es versteigern und da die Häuserpreise als stiegen, werde ich schon meinen Kredit wieder reinkriegen. Kein Problem. Nur durch die Deregulierung war es den Banken nun möglich, diese eigentlich ja sehr, also Subprimes-Hypotheken, also sag mal riskanten Hypotheken, zu bündeln und zu verkaufen. Und dann war auf einmal der Häuslebauer, der wusste gar nicht mehr, an wen er eigentlich seine Hypothekenzinsen zahlen musste. Das war dann ganz anderer. Und die Bank, die wusste jetzt auf einmal gar nicht mehr, was ist das eigentlich für ein Wertpapier, was ich da habe? Was ist eigentlich die reale Grundlage? Das sind natürlich Zinsen, Renditen, aber er wusste jetzt gar nicht mehr, weil also Wertpapiere ganz unterschiedlicher Qualität zusammengepackt wurden, konnte er sie wieder verkaufen. Und solange die Preise für diese Produkte stiegen, war es sehr rentabel. Und als dann aber die Subprime-Krise ausbrach und tatsächlich, also die Grundlage war ja immer steigende Häuserpreise. Das war aber nur in einem Konjunkturaufschwung möglich. Als dann die Häuserpreise nicht mehr stiegen, dann brach das Finanzierungsmodell jetzt erstmal für den kleinen Häuslebauer zusammen. Ne, der musste auf einmal riesen Zinsen zahlen und es kam ja auch zu den großen Zinsanstiegen, die er gar nicht mit seinem Einkommen überhaupt nicht mehr bestreiten konnte. Und gleichzeitig war sein Ausweg, ja, mein Haus wird ja immer mehr wert, keine neue Hypothek, das ging nicht mehr. Auf einmal konnten die also nicht mehr ihre Hypotheken bedienen und damit brach das ganze Kartenhaus zusammen. Und da niemand genau wusste, wie eigentlich diese großen Wertpapierepakete unterlegt waren, hat jedes Finanzinstitut gesagt, Schluss. Jetzt ist Konsolidierung angesagt. Dieses Bankensystem funktioniert ja auch nur dadurch, dass kurzfristige Defizite von anderen Banken übernommen werden. Also die Banken konnten sich, also dieses, wir haben ein Liquiditätsproblem, egal, wir wenden uns an die Nachbarbank, die gibt uns das. Und mit einem Mal haben die Banken sozusagen, ist das Interbankengeschäft zusammengebrochen, weil jede Bank sagte, nee, wir sind also so labil, wir werden keine Kredite mehr vergeben. Und damit brach sozusagen dieser ganze Finanzmarkt zusammen, womit keiner gerechnet hatte. Wobei dann kam natürlich auch der Staat too big to fail und hat dann auch größere Banken gerettet, die drohten. Ja, aber leider eben Lehman Brothers nicht, weil Lehman Brothers war eine große amerikanische Bank, die sich viele Feinde im gesamten Bankensystem, auch im staatlichen System gemacht hat. Das war, man könnte sagen, im gewissen Sinne war das eine Racheaktion gegenüber einer Bank, die also zu üppig geworden war. weiß nicht, ob das jetzt eine reale Erklärung ist. Jedenfalls, warum hat man, vorher hat man ja auch Banken gerettet, warum hat man Lehman Brothers nicht gerettet? Und Lehman Brothers wurde nicht gerettet. Da wollten jetzt sozusagen die Neoliberalen mal Tacheles reden, ne? Von wegen too big to fail, jetzt zeigen wir es ihnen mal. Mhm. Überhaupt nicht, ja. Und damit brach das die ganze Kette zusammen, weil Lehman Brothers war halt verschuldet bei allen möglichen Nachbarbanken. Jedenfalls, das war ja sozusagen der Auslöser. Wahrscheinlich wäre es trotzdem zur Krise gekommen, aber der konkrete Auslöser war, dass der Staat sagte, nee, dich retten wir jetzt nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr das jetzt nicht alles in der Tiefe begriffen habt, was der Jörg hier ausgeführt hat, kein Problem. Das ging uns übrigens damals auch so. Als ich in der Zeit 2009 hier auch in Frankfurt an der EZB mitdemonstriert hatte, bevor die Occupy-Demos begonnen hatten und die Auswüchse von der Hypothekenkrise eben auch den europäischen Raum erfasst hatten, es schon gegen die Politik gegen Griechenland ging, in dem Kontext sich übrigens auch die AfD gegründet hat. Da haben wir auch nicht so richtig verstanden, was passiert da eigentlich. Wir haben es nicht gewusst, alle möglichen Bücher zu Rate gezogen zum Casino-Kapitalismus und so richtig schlau ist daraus keiner geworden. Ich kann da den Spielfilm empfehlen, The Big Short. Der ist wirklich, ist ein Spielfilm, hat auch seine humorvollen, unterhaltsamen Seiten und trotzdem wird da gar nicht so schlecht erklärt, wie Lehman Brothers da vorgegangen ist, diese ganzen Ranking-Agenturen, was Subprime-Hypotheken eigentlich sind, diese faulen Kredite, wie diese Bewertung von AAA zu BBB und so weiter und warum plötzlich Durchschnittseinkommen oder sogar Unterdurchschnittseinkommen plötzlich 5 Häuser besessen haben. Wie kam es dazu und warum ist das dann Ganze geplatzt? Wir sprechen hier also von einem Prozess der Finanzialisierung. Also es passiert Akkumulation außerhalb von der klassischen Warenproduktion. Es gibt so ein schönes Zitat, wo Marx sich ans Lukas-Evangelium anschließt. Akkumulation, Akkumulation, wie Moses und die Propheten. Also es ist dem Kapital erstmal egal, ob da Warenproduktion stattfindet. Also GW, W-G. Hauptsache, es kommt zur Akkumulation. Hauptsache G-Strich. Ne? Und so wäre dann auch in dieser Finanzialisierung diese Verkürzung von diesem Akkumulationsregime, nämlich G-Strich. Der ganze W-Teil fällt raus. Anscheinend dachte man auch, das läuft, das funktioniert, aber siehe da, es gibt eben eigentlich keine reale Wertschöpfung, sondern nur Finanzprodukte, die keinen realen Wert haben, sondern wo sich dann der Preis ist gestiegen, aber es ist kein wirklicher Gegenwert geschaffen worden. Und das ist die Blase, dann platzt es irgendwann. Und genau das haben wir dann gesehen. Genau das ist passiert, die Finanzialisierung und die GG-Logik ist implodiert. Naja, wobei der wichtige Punkt eigentlich ist, warum es ist zu dieser Loslösung der Finanzakkumulation von der Realakkumulation gekommen. Mhm. Und der Kernpunkt, denke ich, ist die Logik dieses neoliberalen Paradigmas. Man kann es auch in der Statistik nachlesen, dass der Lohnanteil am volkswirtschaftlichen Gesamtprodukt immer weiter gesunken ist. Weil halt die Arbeitseinkommen sind real nicht weiter gestiegen, die Produktion aber schon. Erstmal. Aber dann schließen sich die gewachsenen Produktionskapazitäten an eine nicht ausreichende Nachfrage. Und das wurde jetzt vom Standpunkt der Unternehmen dadurch überdeckt, dass sie an die Finanzmärkte gingen und dann eben große Unternehmen auf einmal nicht mehr Kreditnehmer waren. Also klassisch vermittelt die Bank Kredite an das Unternehmen, das investiert, zahlt die Kredite zurück. Und auf einmal haben aufgrund dieser neoliberalen Politik die Unternehmen so viel Geld verdient, und gleichzeitig wuchs ja die Nachfrage nach ihren Produkten nur langsam, dass sie sich fragen mussten, was machen wir damit? Es gibt ja den alten Spruch, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, wo gesagt wurde, ja, Siemens ist eigentlich eine Bank mit einem angeschlossenen Elektrounternehmen. Ja, so, also das heißt, das kann man auch in der Statistik sehen, dass die Unternehmen nicht mehr Geld von den Kapitalmärkten aufnahmen, sondern auf einmal waren sie Selbstsparer. Das heißt, verdienten so viel, dass sie das an den Finanzmärkten anlegen konnten. Und es war dann für sie rentabler, das an den Finanzmärkten anzulegen, als in riskante Sachinvestitionen zu investieren. Hm. Und das ist eigentlich ein Prozess, der in die ganzen Periode des Neoliberalen, der, also ab den 80er Jahren kann man wohl von der neoliberalen Phase sprechen, der dominiert hat. Wie kommt man da runter? Die Krise 2006, 7 bis 8, 9, Euro-Krise 10, hat das nicht gelöst, weil man hat zwar Lehman Brothers pleite gehen lassen, aber mehr auch nicht, weil das war ein Warnzeichen. Und man hat gewaltige Massen an Geld in diese Finanzmärkte, also staatlichem Geld. Mhm. Garantien. Also Merkel hat sämtliche Finanz mit einem Nebensatz, also sämtliche Spareinlagen und Finanzanlagen garantiert. Sie hat gesagt, das macht die Regierung. Zu viel Geld hatte die Regierung gar nicht. Aber es war natürlich eine Garantie. Mhm. Wenn es hart auf hart kommt, interveniert der Staat. Und genau so wurde ja letztendlich diese Finanzmarktkrise, ich sage nicht gelöst, sondern benutze mal Fühlwarts Wort suspendiert. Mit sehr viel Geld wurde verhindert, dass außer Lehman Brothers noch andere Großbanken pleite gingen. Im Grunde hätte damals vielleicht ganz harte Neoliberale sagen, vielleicht man hätte das machen lassen sollen. Die Banken waren alle pleite. Man hätte das gesamte Bankensystem pleite gehen lassen müssen. Die waren vollkommen überschuldet. Ihre Eigenkapital war nur ein Bruchteil ihrer Schulden. Und da diese Schulden alle faul waren, wäre das gesamte Finanzsystem zusammengebrochen. Hm. Und das hat aber keine Regierung riskiert. Die Folgen waren unabsehbar. Und es gibt ja auch dann die großen amerikanischen Banken. Da wurden Hunderte von Milliarden innerhalb von kurzer Zeit zur Rettung dieser Banken verwendet. Und so wurde die Krise, wie gesagt, nicht gelöst. Eine Lösung hätte einfach darin bestanden, dass diese Finanzinstitute abgewickelt wurden und dann neue. Aber das wusste natürlich niemand, was sind die Folgen. Also hat man es vermieden und hat diese Unternehmen gerettet. Nicht bloß die Finanzunternehmen, sondern auch, man hat auch sehr viel Geld in reale Unternehmen, die auch überschuldet waren, gesteckt, um zu verhindern, dass die pleite gehen. Das war zum Beispiel Deutschland TUI, Lufthansa. Mhm. Das heißt, von wegen Abwesenheit des Staates, sobald da eine Gefahr besteht, interveniert der Staat mit viel Geld. Mhm. Und man kann sagen, das war halt der Fehler, weil dadurch diese Krise nicht gelöst wurde, sondern nur herausgeschoben wurde. Mhm. Und man kann es dann in der Periode nach 2010 sehen, die Konjunktur hat sich wieder so ein bisschen gefangen mit viel Geld. Es gab viele Leute damals, die sagten, der Neoliberalismus am Ende. Ja, und weil er nämlich mit viel Geld in die Wirtschaft eingestiegen ist, war aber nicht so. Und dann hat sich so im Grunde das so hingezogen. Und wenn man also mal auf den Kernprozess, nämlich die Akkumulation guckt, ablesbar in der Investitionsquote, das heißt, wie viel vom Sozialprodukt wird in neue Anlagen und Bauten investiert. Diese Investitionsquote ist nie mehr über 20% gekommen. Also blieb auf einem historisch niedrigen Niveau und es gelang niemals mehr, die Realakkumulation wirklich wieder in Schwung zu bringen. Deswegen halte ich diesen Begriff von Füllwert suspendierte Krise für sehr treffend. Das sagen auch Bürgerliche, die sagen, also die Finanzmarktkrise zugrunde liegende schwache Akkumulationsdynamik und die Hypertrophie der Finanzmärkte, also dieses Ungleichgewicht zwischen Finanzmärkten, Finanzmarktakkumulation und Realakkumulation, das wurde nie beseitigt. Und das hätte man tun müssen, wenn wir sozusagen eine neue Akkumulationsdynamik, eine Realakkumulationsdynamik hätte stimulieren wollen. Da noch ein kurzer Nachtrag zur Akkumulation im klassischen Warenproduktionsprozess, den wir vielleicht noch unterschlagen haben, nämlich auch die Entfaltung der Produktivkräfte, hat natürlich dazu geführt, dass dieser Anteil immer schwächer wurde, denn im Rahmen der Entwicklung der Produktivkräfte steigt der Anteil vom konstanten Kapital sinkt der Anteil vom variablen Kapital. Kann man ganz einfach darlegen, wenn wir vom Fordismus sprechen, könnten wir schauen, wie viel Automobile, wie viele Ford-Automobile hat ein Arbeiter am Band pro Tag produziert und wie viel schafft heute ein VW-Arbeiter in Wolfsburg, der da am Band steht. Das werden deutlich mehr sein. Also die Arbeitszeit realisiert viel mehr Produkt. Und das ist eben gemeint auch mit dieser Entfaltung der Produktivkräfte. Jetzt nur mal auf das einfache Beispiel der Produktion im Automobilsektor. Das können wir auf alle möglichen Sachen weiterentwickeln. Das werden wir auch noch tun, wenn wir auch über KI sprechen, wo nicht nur noch Handarbeit, sondern auch Kopfarbeit automatisiert wird. Das sind Prozesse, diese Produktivkraftentwicklung, die auch, wenn wir im Kontext der Krisen darüber nachdenken, eine Überproduktion mitbedingen. Das sind auch Prozesse, die dieser Finanzialisierung vorausgingen und wahrscheinlich auch begünstigt haben, dass es da zu dieser, du hast das eben Hypertrophie des Finanzmarktes genannt. Ne? Das wurde wahrscheinlich auch dadurch begünstigt, dass einfach nicht mehr die gleichen Wertmengen aus der Warenproduktion gezogen werden konnten. Das ist eigentlich der Kernprozess, den die Neoliberalen versprochen haben, wieder in Gang zu bringen. Ja. Wenn man auf die Zahlen guckt, ist es eine niedrige Investitionsquote geblieben. Und hinzu kommt das, was du sagst mit den neuen Technologien und Digitalisierung. Die Arbeitsproduktivität ist kaum noch gewachsen. Der Zuwachs der Arbeitsproduktivität, der in den goldenen Jahren jährlich 2, 3, 4%, also Produkt pro Arbeiter oder pro Arbeitsstunde, ist immer schwacher geworden. Und obwohl wir ja mit der Digitalisierung eine enorme Umwälzung der Produktivkräfte haben, hat das nicht zu einem Anstieg der Arbeitsproduktivität geführt. Unter anderem, weil halt jetzt die Dienstleistungssektoren expandierten, aber halt die sozusagen die Industrieproduktion oder diese Produktion von Gütern und Waren nur langsam anstieg. Und das ist einfach der Hauptfaktor. Wenn die Güterproduktion, Warenproduktion, der Absatz stark ansteigt, dann steigt auch die Arbeitsproduktivität. Und das ist sozusagen das Rätsel, was mit dem sich viele auseinandersetzen. Wir investieren massiv in neue Technologien. Wir haben ganz neue technologische Modelle, die im Prinzip arbeitssparend sind. Aber es kommt nicht dazu. Die Produktivität steigt im Moment so im Rhythmus von 0,5% im Jahr an, unterschiedlich. Aber im gesamten entwickelten Kapitalismus haben wir das Problem der nur noch sehr langsam wachsenden Arbeitsproduktivität. Und das passt halt zusammen, während die Aktienmärkte von Rekord zu Rekord eilen. Die Preise, sozusagen der Assets, das sind jetzt sozusagen Aktien, das sind aber auch nicht zu vergessen Immobilien, das etwa 2/5 des Realkapitals, des gesellschaftlichen Gesamtkapitals aus Boden besteht, also aus dem Wert des Bodens. Das ist natürlich eine reine Spekulation, ein Grundstück in der Stadt, was vorher, was weiß ich, 1.000 den Quadratmeter kostet, was jetzt 10.000, hat sich ja nicht verändert. Aber der Wert schon, nämlich verzehnfacht. Und der dort investiert hat, der will ja nicht eine Rendite von, sagen wir mal, 3% auf 1.000, sondern 3% auf 10.000 haben. Das heißt, da wird immer mehr Geld in diesen Sektor gesteckt. Also ein Ausdruck der Finanzialisierung ist nicht bloß Aktienmärkte, Wertpapiere und alle möglichen Produkte, sondern ist auch die Bodenspekulation, die ganz enorm ist. Wir haben jetzt, ich finde, soweit es uns in einem Podcast möglich ist, die Krise ganz gut hergeleitet, die Finanzkrise, die Reaktion, einige Banken, der Großteil der Banken wurde gerettet, Spardiktate für Griechenland. Das sind jetzt aber ja noch keine Krisenlösungsstrategien. Und ich dachte, es wäre sinnvoll, sich an zwei historischen Beispielen, wie der Versuch war, umzugehen mit dieser Krise, sie zu überwinden oder sie zumindest zu verschieben, wie das versucht wurde. Und das erste Beispiel wäre zu diskutieren anhand des Verhältnisses von Kapital und Natur, der sowieso bestehenden Biosphärenkrise im Kontext der Finanzkrise. Und da kam die Antwort des Green Deals. Green Deal als Antwort, okay, wir haben eine Klimakrise oder Biosphärenkrise und wir haben eine Finanzmarktkrise. Wäre jetzt nicht eine große Investition antizyklische große Investition in der Krise in erneuerbare Energien, den Automobilsektor, den können wir ein bisschen umkrempeln, dadurch entstehen wieder neue Produkte, die können wir wieder neu absetzen und so weiter. Also wurde versucht, einen neuen Absatzmarkt zu schaffen oder neue Produkte zu generieren. Wie gut ist das gelungen, Jörg? Ist der Green Deal deines Erachtens ein Erfolgsmodell gewesen? Also in diesem Büchlein, ein neuer Kapitalismus, versuche ich das am Ende so ein bisschen abzuschätzen an das Buch von 2021 auf Grundlage der damals vorliegenden Statistiken, Analysen und so weiter. Die Frage, wird es also zu einem grünen Kapitalismus, der also die fossile Energiegrundlage hinter sich lässt, wird es vor dem Hintergrund eines grünen Kapitalismus eine Neubelebung der Akkumulation geben? Also rein theoretisch könnte das sein. Bei uns in Deutschland Atomkraftwerke weg. Mm. Klassische Kohlekraftwerke weg. Nicht gerade Neoliberalen nebenbei. Nein, die Neoliberalen wissen, dass das sozusagen dieser Wechsel, dieser grundlegende Wechsel von einem fossilen Kapitalismus zu einem grünen Kapitalismus, dass der nicht über den Markt läuft, sondern dass man da ganz massiv intervenieren muss. Man muss also die Energieunternehmen entschädigen, weil ihre Kohlekraftwerke, die vielleicht noch gar nicht ganz abgeschrieben sind, natürlich auf einmal wertlos sind. Und damit die nicht zusammenbrechen, RWE, E.ON und so weiter, müssen wir die entschädigen. Das muss der Staat machen. Gleichzeitig sind ja diese neuen Technologien noch nicht so richtig reif. Das heißt, da müssen wir noch viel investieren, da müssen wir Subventionen geben, erstmal damit die Leute die Wärmepumpen kaufen und so weiter, damit sie die Elektroautos kaufen, das ist ja alles noch neu. Und die Unternehmen müssen wir natürlich dabei unterstützen, dass sie diese neuen Technologien rentabel anwenden können. Und das wäre theoretisch der Ausgangspunkt eines neuen Akkumulationsmodells. Oder eines neuen Akkumulationstyps, nämlich auf der Grundlage von neuen energetischen Systemen plus digitalen Produktionsformen. Mhm. Das wäre eine Chance und natürlich mit intensiven Subventionen des Staates, die ja auch geflossen sind und auch noch weiter fließen. Ja, da war jetzt die Überlegung, ja, wird das so laufen? Wird sozusagen das sein wie frühere technologische Umbrüche, also von einer Technologie zu einer neuen, die alten müssen werden entwertet, neues Kapital muss investiert werden, der Staat hilft den Unternehmen, damit sie das können, damit sie also die Risiken werden abgefedert. Das wäre sozusagen, das war die Erwartung an den grünen Kapitalismus. Und wenn wir das mal verbinden mit einem Namen, ist das Habeck, der also mit solchen Vorstellungen eigentlich angetreten ist. Mhm. Und auch die Ampel ist ja eigentlich so angetreten. Wir werden jetzt diese Stagnationsperiode, die seit 2008, 2009 so läuft, werden wir überwinden, indem wir massiv in die neuen Technologien investieren, in energiesparende Verfahren und so weiter. Ja. Das war sozusagen bis in Anfang der 2020er Jahre sozusagen gesetzt. Also wie unsere Zukunft ist der grüne Kapitalismus. Und dann, ich habe das in dem Buch schon ansatzweise, kamen natürlich andere Aspekte dazu, nämlich die Aufrüstung. Die Aufrüstung beginnt 2014, 2015. Da war der Tiefpunkt in Deutschland des Rüstungsetats. Und schon bis Anfang der 2020er Jahre wuchsen auch die Rüstungsausgaben, aber immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Also das war kompatibel mit dem grünen Kapitalismus. Jetzt kommt 2022, der Krieg in der Ukraine bricht offen aus. Sozusagen der transatlantische Kapitalismus, das ist ja nicht nur Deutschland, sondern Europa, auch die USA, fangen an aufzurüsten. Und da muss ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Warum? Denn also 2007, 2008 war auch der Zeitpunkt oder der Zeitraum, in dem die Welt erkannte, dass das westliche kapitalistische Modell für den globalen Süden oder die dritte Welt keine Perspektiven bot. Denn diese Finanzkrise war eine Krise des transatlantischen Kapitalismus, während die meisten Länder des globalen Südens nur marginal davon berührt waren. Insbesondere was China betrifft, erkannten auf einmal jetzt die US-Politik, die ja lange Zeit geglaubt hat, wir können China einbinden. Das ist dann die verlängerte Werkbank. Wir verlagern Billigprodukte nach China. Die liefern uns das und die werden schon, die florieren dann auch und sie werden dann das westliche Modell übernehmen. Und da war eben auch 2009 der Zeitpunkt, wo sozusagen die Welt erkannte, nee, die Chinesen machen nicht einfach das, was ihnen der Westen jetzt vorgibt, sondern sie haben erkannt, dass dieses Modell keine Perspektive hat. Und das war eigentlich dann der Punkt, wo ein Problem offen auftrat. Im globalen Süden gibt es auf einmal aufstrebende Mächte, die, also es ist meine Position, auch unter dem Vorzeichen eines angepassten Kapitalismus prosperieren. Die Chinesen haben ihren in den 80er Jahren raschen Aufschwung erfolgreich bewältigen können, indem sie also von der Globalisierung profitiert haben. Also das, was eigentlich sozusagen der westliche Kapitalismus geschaffen hat, davon haben dann die Chinesen unter anderem profitiert, aber sie haben nicht einfach das westliche Modell übernommen, sondern sie haben das kontrolliert eingeführt. Und dieses Problem brach eigentlich mit dieser Finanzmarktkrise offen aus. Da wurde den Herrschenden im transatlantischen Kapitalismus klar, da kommen Leute, da kommen auf einmal Mächte, die konkurrieren uns. Die ergänzen nicht einfach uns und sind die verlängerte Werkbank, sondern die haben eigene Vorstellungen. Ganz also gefährlich. Ich denke auch ganz konkret im Oval Office in dieser Zeit, als Barack Obama sagte, den Blick nach Asien richten, pivot to Asia. Ja. Das fällt genau in diese Zeit. Als China in die WTO aufgenommen wurde, war das unter Clinton noch große Hoffnung, ne? Die werden unser System übernehmen. Und das zerbrach dann so allmählich nach dieser Finanzmarktkrise, wo deutlich wurde, dass das nicht der Fall ist, sondern dass da Konkurrenten entstanden. Und das Alarmierende für die USA war ja das Programm China 2025. 2010 oder so ist es aufgelegt worden, wo die Chinesen doch ernsthaft sagten, wir haben die und die und die Hochtechnologiebereiche, da wollen wir Spitze werden. Das geht natürlich gar nicht, weil der technologische Fortschritt, Vorsprung, der muss gewahrt werden. Natürlich dürfen sich die Länder des globalen Südens auch entwickeln, aber doch nur nach unserem Maßgab und niemals als Konkurrenten. Das ist sozusagen 2007, 2008 deutlich geworden. Die Frage war, wie reagiert jetzt der transatlantische Kapitalismus darauf? Es gab zum Beispiel in 2010 eine Veröffentlichung der Vereinten Nationen unter dem Stichwort der Aufstieg des Südens. Und da haben sie schon skizziert, da kommen neue Mächte, die machen uns Konkurrenz. Und die bestehende Weltwirtschaftsordnung, also konkret Stimmrechte im IWF, in der Weltbank, diese Dinge, die werden uns Konkurrenz machen. Wie reagieren wir darauf? Und das interessanterweise, ich weiß nicht, es gibt ja diesen Jim O'Neill, der dieses Kürzel BRIC erfunden hat, ne? Jim O'Neill, ne? Das Kürzel Brasilien, Russland, Indien, China und das S Südafrika, das bestreitet er, aber das stammt ja von ihm, womit er skizzieren wollte, das sind die neuen Märkte, wo man Geld verdienen kann, also ganz klassisch kapitalistisch. Und er hat dann 10 Jahre später nochmal dieses Buch geschrieben, Die Märkte von Morgen, wo er bereits diese Konkurrenz aufnimmt. Und dem Westen rät, freut euch über den Aufschwung der neuen Mächte, der BRICS, weil die befördern den Welthandel und bleibt offen, seid offen, denn letztendlich profitieren alle von offenen Märkten. Er warnt also vor dem, was sich dann nach 2010 immer mehr zuspitzte, nämlich das Blockdenken. China als man nennt sich dann, glaube ich, als systemischen Rivalen. Wir wollen ihn kurz halten. Wir wollen verhindern, dass er die neuen Technologien entwickeln kann. Wir bekämpfen die natürlich jetzt erstmal nicht militärisch, sondern mit wirtschaftlichen Mitteln, mit Zoll, mit Boykott und ähnlichen Dingen. Da hat er von abgeraten und gesagt, das führt in die Sackgasse. Aber in diese Sackgasse ist sozusagen der Westen reingestolpert. Und das ist ja auch mit der Hintergrund, nicht bloß Russlands Angriff auf die Ukraine, sondern das dauert ja schon vorher, dass man eben Russland, die ja eigentlich ja zeitweilig sogar in der G7-Gruppe, also der Gruppe der Industrieländer, und es wurde ja auch schon mal philosophiert, ob man sie in die NATO aufnimmt und solche Dinge. Das heißt, das wurde ja dann nach 2010 radikal umgedreht. Wie weit die russische Politik daran Anteil hat, will ich jetzt mal offen lassen. Zumindest gab es dieses Angebot auch von Russland und auch von China. Wir wollen offene Märkte. Wir wollen natürlich jetzt nicht marginalisiert werden. Also bezogen auf Russland war das ja von Obama die Bemerkung, ja, Russland ist eine Regionalmacht. Das heißt, Weltmacht, Ende. Das sind Sachen, die so Ausdruck dieser Konfrontationsstrategie sind. Und das ist der Hintergrund der jetzigen Entwicklung. Also es haben sich am besten die Kräfte durchgesetzt, die sagen, das sind Konkurrenten, die machen uns das Geschäft kaputt, wir müssen die klein halten. Und das ist bis heute, sag mal, die Leitlinie bis eben an Rand von militärischen Konflikten. Und genau da sind wir ja auch bei unseren Krisenlösungsstrategien. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es vor allem die Kombination aus Finanzmarktkrise und, ich nenne das jetzt mal Thukydides-Falle, diese Weltordnungsfrage, die plötzlich im Raum steht, das Aufsteigen neuer Mächte, der Niedergang alter Mächte, geopolitisch, ökonomisch, alles sehr miteinander verzahnt, sehr komplex, aber diese Weltordnungsfrage ist in Bewegung. Niemand würde das heute noch beschreiten. 2010 offensichtlich ein großer Kipppunkt in dieser Entwicklung. Zusammenfallend eben mit der Finanzmarktkrise und die Krisenlösungsstrategie des Green Deal verfängt sich nicht so richtig. Aber es ist offensichtlich ein Umdenken im Stil, wie man mit Krisen umgeht. Denn von Neoliberalismus kann man da nicht mehr viel erkennen. Also wirklich ein Transformationsprozess. Es gibt einen Verbrenner aus, Heizungsgesetz, CO2-Bepreisung, hat's auch schon erwähnt, im weitesten Sinne der Atomausstieg, der gilt jetzt zum Beispiel nicht für Frankreich oder für die USA, aber in Deutschland. Ja, das sind alles Eingriffe ins Marktgeschehen. Wir haben auch andere Eingriffe in dieser Zeit beobachtet, also das Lieferkettengesetz, das hohen bürokratischen Aufwand verursacht. In den USA gab es den Inflation Reduction Act. Also ich würde auch sagen, da sieht ein schlanker Staat sieht anders aus. Irgendwas liegt im Argen, so würde ich es vielleicht mal runterbrechen. Also irgendwas ist in Bewegung und das Ganze hat was mit einer Krise zu tun, die nicht richtig überwunden wird. Und wenn Krisen sich so gar nicht lösen lassen, gibt es ein probates Mittel in der Geschichte des Kapitalismus, nämlich den Krieg, die Rüstung. Und das hast du ja auch schon angerissen, dass es da auch schon ab 2010 so erste Entwicklungen gibt, dass hier Rüstungsetats anfangen wieder zu steigen. Aber so richtig mit der sogenannten Zeitenwende, dem Doppelwumms-Firlefanz von Scholz und Pistorius, plötzlich wieder eine Legitimation erfahren, größere Investitionsvolumen in die Rüstung zu bewerkstelligen. Und wir sehen, dass ja, Rheinmetall und andere als Profiteure von dieser neuen politischen Ausrichtung da sind. Ich habe jetzt nur mal so die neuesten Zahlen, hatte ich jetzt noch kürzlich irgendwo gelesen. Also überall Rekorde, Rheinmetall, ich glaube unter den Top 10 der Welt, Rüstungsunternehmen, Top 20, aber auf jeden Fall, die Richtung ist klar. Das gilt jetzt ja aber nicht für das gesamte Kapital. Also wir sehen ja andere Teile, die auch mal die Säulen des deutschen Wirtschaftsmodells dem Exportweltmeister gestellt haben. Niedrige Energiekosten, Niedrige Lohnkosten und niedrige Steuerlast bzw. niedrige Zölle waren die Grundvoraussetzung, dass das zentraleuropäische Wirtschaftsmodell Deutschland funktioniert. Und hier sehen wir nämlich auch die Verlierer dieser neuen sogenannten Zeitenwendepolitik, wenn, und ich nenne das jetzt mal so terroristisch, der Wirtschaftsraum Deutschland angegriffen wird, wie bei der Nord Stream 2. Dann sollte man meinen, dass sich der ideelle Gesamtkapitalist Deutschland auf die Hinterfüße stellt und alles versucht, damit so ein wichtiges Standbein wie die niedrigen Energiekosten für die Automobilindustrie, für die Chemieindustrie, für die Pharmaindustrie, für alles, was damit verzahnt, dass alle Zulieferketten, dass da wieder niedrige Energiekosten bereitstehen. Oder bei der Zollpolitik, die wir jetzt gesehen haben, wo Donald Trump eine Zollpolitik gegen von der Leyen durchgesetzt haben, die US-amerikanische Importe preislich konkurrieren lassen mit eigenen deutschen Produktionen, gerade im Chemiesektor. Da entstehen unheimliche Verschiebungen für, ja, ich habe das gerade eben die tragenden Säulen des Wirtschaftsmotors Deutschland genannt. Die wiederum sind gerade am Bröckeln. In der Summe haben wir eine insgesamt auf vielen Ebenen Verschiebung. Rüstung geht hoch, alte tragende Säulen sind am Schwächeln, sind teilweise schon am Abwandern. Wir haben hohe Entlassungsquoten, wir hatten jetzt Continental, Thyssen, Steel und so weiter, da gibt es Entlassungen ohne Ende. Offensichtlich ist alles Mögliche in Bewegung. Und gleichzeitig investiert der Staat in enormen Größenordnungen. Wir haben gerade wieder eine Staatsquote in der BRD von 50%, also er ist offensichtlich sehr aktiv, dieser Staat. Und der investiert ohne Ende, wenn man das keynesianische Politik nennen will. Auf jeden Fall ist es keine klassische neoliberale Politik in bestimmte Teile, die eigentlich nicht unbedingt repräsentativ sind für ein funktionierendes Akkumulationsregime, sondern vielleicht eher für geopolitische Fragen. Also, wenn wir nochmal zurückgehen, die Kombination aus Finanzmarktkrise und Veränderung in der Weltordnungsfrage scheinen gerade ungleich adressiert zu werden von der transatlantischen Seite. Oder der europäischen Seite noch konkreter. Die europäische Seite scheint diesem Problem eher Herr werden zu wollen durch das Adressieren der Weltordnungsfrage als den Wirkungen der Finanzmarktkrise. Denn die eigene Wirtschaft wird gerade, so beobachte ich das, nicht gestärkt. Ausnahme Rüstungsindustrie, ja. Hier müssten wir aber auch diskutieren, wenn wir schon über Rüstungsinvestitionen sprechen, inwiefern sind denn Rüstungsgüter, wie Jörg Hufschmid das bezeichnet hat, unproduktive Güter, sind die denn überhaupt wirklich funktionell, um langfristig prosperierende Wirtschaft zu bewerkstelligen? Glaube ich, der Hauptpunkt ist, dass der Versuch, sich aus dem Sumpf der Transformationskrise über den grünen Weg herauszuziehen, dass das heute nicht mehr im Vordergrund steht. Also der Green New Deal ist nicht einfach tot, aber er ist in den Hintergrund gerückt als Lösungsvorschlag für die aktuelle Transformationskrise, empfunden als langanhaltende Stagnationsphase. Stattdessen sind die Rüstungsaufwendungen und den Aufbau einer Rüstungsindustrie in den Vordergrund gerückt. Jetzt könnte man sagen, das ist klassischer Rüstungskeynesianismus. Das heißt, wir stellen fest, der Kapitalismus ist in einer Krise der Unterauslastung. Und nach Keynes hilft es, wenn der Staat für eine bestimmte Zeit einfach Geld in den Reproduktionsprozess einspeist. Und zwar Geld, das er selbst schafft, also auf Kredit. Fahimi von DGB findet das super. Wie sieht das? Das finden fast alle super. Das Interessante ist natürlich, dass die das vorher nicht super fanden, nämlich die Mainstream-Ökonomie, die uns nachwiesen, Keynesche Konjunkturprogramme sind bestenfalls Strohfeuer. Am besten ist der Schuldenabbau die Garantie für eine florierende Wirtschaft, dass dieselben Leute über Nacht ihre Meinung geändert haben und auf einmal sagen, ja, die gewaltigen Staatsaufwendungen, die werden die Wirtschaft wieder ankurbeln. Ich will das nur noch mal sagen, was man also von unserer Mainstream-Ökonomie halten kann, die also es innerhalb von wenigen Jahren geschafft hat, eine Kehrtwende von 180 Grad hinzulegen. Gut, das ist sozusagen nur eine Randbemerkung. Der Hauptpunkt ist jetzt die Frage, wird es mit diesen gewaltigen Rüstungs Ausgaben. Dazu gehören natürlich die, man strebt einen Rüstungsetat von 150 Milliarden an, der ganz überwiegend schuldenfinanziert sein soll. Man will eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen, denn vorher hat man ja die Rüstungsgüter überwiegend in den USA oder auch in Frankreich gekauft. Also auch eine Investitionswelle im Grunde. Wird es gelingen, diese Periode, also diese Transformationskrise zu überwinden, indem wir sozusagen über den Rüstungskeynesianismus wieder in eine Belebung der Akkumulation, einen neuen Aufschwung kommen? Da sind jetzt auf der linken Seite die Antworten immer negativ, die sind mir aber manchmal zu schnell. Ob Rüstungskeynesianismus funktioniert, hängt sozusagen von der Krisendiagnose ab. Keynes hat gesagt, es gibt die Situation der Unterauslastung der Kapazitäten, Unterbeschäftigung in großem Umfang und dagegen hilft die schuldenfinanzierten Staatsausgaben, unter Umständen auch Rüstungsausgaben, wobei sich der Keynes da sehr bedeckt gehalten hat. Aber sind wir in dieser Situation? Und da würde ich halt sagen, das sind wir nicht, sondern beklagt wird nicht eine Unterauslastung von Kapazitäten, das gibt es auch, aber im Vordergrund steht das langsame Wachstum des Produktionspotenzials. Da gibt es Zahlen für, die sagen, das Produktionspotenzial in Deutschland wächst mit einer Rate von 0,4% im Jahr, also minimal. Gleichzeitig haben wir zwar Arbeitslosigkeit, aber die Hauptklage ist ja der Fachkräftemangel. Also wir sind gar nicht in einer Situation, in der die Krise wesentlich durch Unterauslastung gekennzeichnet ist, sondern das ist eine langanhaltende, seit eben der Finanzmarktkrise dominierende Akkumulationskrise, wo es die Akkumulation zu niedrig ist. Mit dem Ergebnis, dass das Produktionspotenzial zwar einigermaßen ausgelastet ist, aber viel zu langsam wächst. Wenn wir jetzt auf einmal einen gewaltigen Nachfrageschub entfalten, dann kommt das nur zu einer Umverteilung von staatlicher Nachfrage und nicht zu einem neuen Aufschwung. Also sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass Rüstungskeynesianismus funktioniert, wäre eine Krise, die gekennzeichnet ist durch große Unterauslastung von Kapazitäten. Das ist aber gerade nicht der Fall. Das heißt, jetzt werden die Rüstungsausgaben treten in Konkurrenz zu anderen Ausgaben und verdrängen im Grunde produktive Investitionen. Denn ein Panzer produziert nichts. Er erhöht noch nicht mal den Wohlstand. Also man könnte sagen, wenn ich also großzügige Renten ausschütte oder großzügige Arbeitslosenentgelte ausschütte oder in die Bildung investieren, dann nützt das zumindest der lebendigen Arbeit und erhöht die Produktivität der lebendigen Arbeit. Aber ein Panzer oder sowas, null. Es ist also sozusagen unproduktiver Konsum und der tritt in Konkurrenz zu anderen Ausgaben. Und da sind natürlich die Ausgaben zur Bewältigung der Klimakrise, da müsste ja, weiß ja jeder, enorm viel investiert werden. Inzwischen, unsere Lösung ist herausschieben. Also die Logik der ökologischen Reformen ist, sie herauszuschieben. Weil wir ja das Geld jetzt für die Rüstung brauchen. Das heißt, die Rüstungsausgaben treten in Konkurrenz zu anderen Ausgaben, die wir eigentlich zur Modernisierung der Wirtschaft dringend tätigen müssten. Das heißt, letztendlich, ich kann mir einen kurzfristigen Rüstungsboom in einzelnen Branchen durchaus vorstellen. Aber die gesamtgesellschaftliche Entwicklung löst es nicht, weil die Krise eben durch die lange niedrige Akkumulation, niedrige Investitionsquote gekennzeichnet ist. Und hinzu kommt ja das, was unter demografischem Wandel diskutiert wird, dass eben das Arbeitskräftereservoir relativ knapp ist. Das heißt, und so habe ich es auch bei Hufschmidt verstanden, die Rüstungsproduktion ist eine Sackgasse. Eine absolute Sackgasse in unserer konkreten Situation, weil sie natürlich letztendlich Ressourcen verbraucht. Und dieser Ressourcenverbrauch tritt in Konkurrenz zu Ressourcen, die wir zum Beispiel, wenn wir die Wirtschaft transformieren, neue Technologien brauchen, eine gewaltige Investition in die Bildung. Also da dürfen wir gar nicht sparen, sondern da müsste eigentlich gewaltig investiert werden. Das tritt in Konkurrenz zu Rüstungs. Und selbst Infrastruktur, auf einmal steht im Vordergrund, es wird in Infrastrukturen investiert, aber in Infrastrukturen, die für die Rüstung notwendig sind oder sagen wir, die in Anführungszeichen Kriegstüchtigkeit notwendig ist. Das heißt, hier wird auch eine sehr einseitige, das betrifft diese 500 Milliarden Infrastrukturprogramm, da wird ganz klar gesagt, die Priorität ist, das Land kriegstüchtig zu machen. Straßen, Brücken, Eisenbahn. Kernpunkt ist die militärische Funktion. Und das tritt in Konkurrenz zu zivilen Aufgaben, die man eigentlich tätigen müsste. Das heißt, meine These ist jetzt, dass diese gewaltigen Rüstungsausgaben in einzelnen Branchen ja durchaus neue Akkumulationsprozesse in Gang bringen, nämlich in der Rüstungsindustrie, in der vorgelagerten, aber die Ausgaben in Konkurrenz treten zu dringend notwendigen zivilen Ausgaben. Wenn man mal, in der FAZ war ein langer Aufsatz vom Schularik, also dem Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, also einem neoliberalen Think Tank par excellence. Der Vorsitzende der deutschen Friedrich von Hayek Gesellschaft ist Mitarbeiter des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, also ganz eng verbunden. Der entwirft ein Konzept für eine Industrie, in der Ziviles und Militärisches miteinander verzahnt werden. Natürlich unter der Dominanz des Militärischen. Was müssen wir, also das ist ja heute nicht so, dass man nur Panzer baut, sondern da ist ja sehr viel Vorgelagertes. Wie schaffen wir es, dass wir unsere deutsche Industrie stromlinienförmig auf Rüstungs- und Kriegstüchtigkeit bringen? Hat mit Staatsferne nichts zu tun. Also Schularik ein Defense Board vor, der Ziviles und Militärisches zusammenbringt unter der Dominanz des Militärischen. Und da ist natürlich auch ein Konkurrenzelement dabei. Diese vielen 100 Milliarden, die wir für die Rüstung brauchen, die wollen wir natürlich nicht alle in die USA schicken oder auch nicht nach Frankreich, sondern die sollen in Deutschland bleiben. Also wir müssen eine konkurrenzfähige Rüstungsindustrie aufbauen. Und das war ja bisher in der Vergangenheit immer noch eine gewisse Schwäche in Deutschland. Also sozusagen, dass eine deutsche Firma, Rheinmetall, jetzt unter die 20 weltgrößten Rüstungsunternehmen gerückt ist, ist ganz neu. Wir waren immer unter ferner liefen. Immer noch sind amerikanische Unternehmen ganz vorne. Ne? Ja. Also wir holen so langsam auf. Ja. Und es ist da läuft im Moment ganz intensive Bemühungen, um die deutsche Rüstungsindustrie, die manchmal, also jetzt etwas übertrieben, als handwerklich dargestellt wird, um die eben konkurrenzfähig, auch international konkurrenzfähig zu machen. Auch ein wichtiger Punkt, denn wir wollen ja nicht nur unsere Bundeswehr beliefern, sondern wir wollen den Kram auch in alle Welt exportieren. Also Export ist auch ein Motiv für den Aufbau der Rüstungsindustrie. Ich denke, über den ökologischen Fußabdruck von einem Panzer brauchen wir nicht sprechen. Aber ich glaube, es gibt keine schlechtere Ökobilanz als ein Krieg. Politökonomisch würde ich das gerne nochmal zusammenfassen. Rüstungsgüter sind eben keine Produktionsmittel, sie sind keine Lebensmittel, sie sind keine reproduktiven Güter. All das sind sie nicht, sondern sie sind, wie Hufschmied sagt, unproduktive Güter und damit eine Sackgasse. Das heißt aber nicht, dass erstmal für die Produktion von einem Panzer nicht bestimmte Produktionsmittel erstmal geschaffen werden müssen. Also natürlich brauche ich eine Fabrik für den Panzerbau. Und so habe ich dann doch erstmal, nicht langfristig, aber vielleicht kurz- oder mittelfristig, ein Anschub für die Wirtschaft. Da können sich Sektoren erstmal entfalten, aber mittellangfristig läuft das Ganze in eine Sackgasse. Und die Frage ist auch, ob das nun wirklich auch einen gesamtwirtschaftlichen Aufschwung bringt. Wie man das sehen, gibt es ja eine Rückkonversion, das heißt Automobilkonzerne, Automobilindustrie oder auch Werften und so weiter, schwenken um von zivilen Produkten, wo sowieso nicht mehr genug Nachfrage ist, zu militärischen Produkten. Das federt im gewissen Sinne sozusagen Krisenprozesse in diesen Branchen ab. Aber ob es zu einem gewaltigen Aufschwung, gesamtgesellschaftlichen Aufschwung kommt, weiß ich nicht. Ja. Hinzu kommt natürlich, diese Rüstungsindustrie konkurriert um die besten Fachkräfte. Also Stichwort Fachkräftemangel, wenn das unser Problem ist, dann werden die in die Rüstungsindustrie und was Energie, Rohstoffe angeht, genauso. Das heißt, die Rüstungsindustrie tritt in Konkurrenz zur zivilen Nachfrage mit Effekten, also Preiseffekten und ähnlich. Das heißt, es mag sein, dass in bestimmten Bereichen die Produktion von Rüstungsgütern und Verbundenen floriert, aber immer in Konkurrenz zu dem ja immer noch dominierenden zivilen Bereich. Also das wäre ein Gegenargument. Und jetzt bringe ich noch ein zusätzliches Argument. Denn die Rüstungsbefürworter sagen ja, greifen diese alten Trade-off-Argumentationen wieder auf und sagen, ja, die Forschung in der Rüstung, die nützt der zivilen Wissenschaft und Entwicklung. Motto, da kommt das Internet her. Gut. Das klassische Beispiel ist die Teflonpfanne, die angeblich solche Dinge werden ja wieder aufgegraben. Auf der anderen Seite las ich jetzt erst kürzlich eine Analyse der OECD, die nachgewiesen hat, dass diese im Militärbereich entwickelten Produkte, dass das damit verbunden ist, dass die Märkte für diese neuen Technologien abgeschottet sind. Also sowohl international als auch national. Das heißt, die Übertragung von technologischem Fortschritt in andere Bereiche wird gehemmt. Diese OECD-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass für die Ausbreitung und Beschleunigung von technologischem Fortschritt Rüstung kontraproduktiv ist, weil halt in dem Milieu technische Errungenschaften, die im zivilen Bereich sich im gewissen Sinne ja übergeben werden mit Patentrechten und so weiter, weil militärische Forschung abgeschottet ist. Die ist unter Sicherheitsaspekten. Das wollen wir gar nicht, dass die Chinesen irgendetwas von unseren technologischen Fortschritten mitkriegen oder andere Mächte. Das heißt, das Argument Forschung, die wir jetzt im Rüstungsbereich machen, die nutzt auch den zivilen Sektor. Die ist falsch, schlicht falsch. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man da gegen Schulerig und Konsorten eben einwenden muss, der das ja ganz schon sehr früh gesagt hat. Also Rüstung wird uns sozusagen aus der Krise helfen. Ich befürchte ja, dass die Rüstungsoffensive sich dann vor allem wirtschaftlich lohnen würde, wenn es zum großen imperialistischen Krieg kommen würde, der auch noch in Anführungsstrichen gewonnen werden würde. Denn das ist noch eine Befürchtung, die ja immer mit diesen Rüstungsoffensiven auch assoziiert sein muss. Hier können Kriege am Ende stehen, große imperiale Kriege. Ob da wieder das Septemberprogramm von 1914 oder der Generalplan Ost aus der Schublade gezogen wird, das weiß ich nicht. Spekulativ, aber dieses Hochrüsten bis an die Zähne birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass diese Spirale sich so weit dreht und am Ende ein großer Krieg steht. Ich bin sehr froh, gestern gesehen zu haben, dass sich größere Schülerstreiks zusammengefunden haben, bei dem gerade die Altersgruppen, die dann für die Ziele der herrschenden Klasse töten und sterben sollen an diversen Fronten, dass die sich gestern stark gemacht haben und sich anfängt, auch bei den Schülern eine Protestkultur gegen den sogenannten Wehrdienst zu mobilisieren. Das ist da sehr, sehr erfreulich. Ich denke, wir können heute aus der Folge und dem vielen, was wir hier zusammengetragen haben, ein hochkomplexes Thema, vielleicht auch sehr schwierig in einem Podcast, das richtig zusammenzugreifen. Ich kann empfehlen, das Buch von Jörg zu lesen, Ein neuer Kapitalismus. Das ist sehr erhellend in der Sache. Ich denke, wir konnten heute zusammentragen, dass Kapitalismus zu Krisen führt, dass Kapitalismus zu Armut führt und Kapitalismus auch zu Krieg führt, denn Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen, wie wir das schon so häufig gesagt haben. Und wenn das Monopolkapital meint, dass auch das sein muss, dann führt Kapitalismus auch zum Faschismus. Auch das haben wir in der Geschichte erlebt. Also es lohnt sich insgesamt versuchen zu begreifen, wie der Kapitalismus funktioniert und wie man ihn überwinden kann. Heute anhand der Krisen exemplarisch herangeführt. Ich denke, die letzten beiden Beispiele sind gute praktische Ansätze gegen den Krieg, gegen Ideen wie den Spannungsfall, Wehrdienst, der Sozialkahlschlag, der da angedroht wird. Das war die ganze Zeit im Gespräch vom Herbst der Reformen, ein riesiges Kürzungspaket, ein Sozialkahlschlag, wie es in der Geschichte der BRD vielleicht noch nicht gegeben hat. Sowas steht uns jetzt gerade alles bevor. Jörg, hast du noch zum Abschluss ein Plädoyer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja gut, du hast ja jetzt ein sehr düsteres Zukunftsbild gemalt. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Aktuell glaube ich allerdings, dass diese Aufrüstungshysterie, es geht ja nicht nur um eine gewisse Stärkung des Militärs, sondern dass diese Aufrüstungshysterie getrieben wird durch die Konkurrenz der entwickelten kapitalistischen Länder untereinander. Mhm. Deutschland hat seine Vormacht in Europa in der Vergangenheit aus seinem ökonomischen Exportmodell bezogen. Da waren sie Spitze. Dieses Exportmodell, ich denke, das ist jetzt deutlich geworden, dessen Grundlage ist weggebrochen. Und nun denken die Herrschenden in Deutschland, dass in einem Milieu, was immer durch immer stärkere Gegensätze, Blockkonfrontation, militärische Aufrüstung gekennzeichnet ist, dass in diesem Milieu man militärisch stark sein muss. Und dass wir die stärkste konventionelle Armee Europas haben müssen. Dass wir, hat Pistorius noch gestern in der Debatte über die Wehrpflicht gesagt, die Schrittmacher sein müssen im Zuge der Militarisierung. Das, denke ich, zeigt mir, dass es bei dieser massiven Aufrüstung darum geht, wer halt auch unter den entwickelten kapitalistischen Ländern, konkret in Westeuropa, die Nase vorn hat. Hm. Also es geht auch um den Kampf, um die Führungsmacht. Und das Militärische ist ein Instrument, um diese Führungsmacht abzusichern. Ist also noch, denke ich, nicht mit dem Ziel, aktiv, man will zwar kriegstüchtig sein, der Begriff ist ja auch schon vielsagend, weil man nicht verteidigungsfähig sagt, sondern kriegstüchtig. Mhm. Man lässt also eigentlich offen, warum man diesen Krieg führen möchte. Aber ich denke, im Moment ist eher noch die Gefahr einer gewissen Loslösung dieses Militarisierungsprozesses, einer Verselbstständigung. Denn es ist klar, dass der Gegner, der Feind, das ist Russland, das ist China, natürlich ebenfalls aufrüsten. Also es gibt ein Wegrüsten und niemand, der behauptet, wir vergrößern die Sicherheit durch Aufrüstung, würde, glaube ich, ernsthaft dass eine Welt, die noch mehr Waffen hat, insgesamt sicherer geworden ist. Das heißt, der Köhlerglaube, also ich entschuldige mich bei allen Köhlern, dass mit mehr Rüstung die Sicherheit vergrößert wird, ist eben vollkommen unsinnig. Und das, glaube ich, muss man den Leuten einhämmern, dass Aufrüstung bei uns, Aufrüstung beim vermeintlichen Gegner nach sich zieht, dass es eine Rüstungsspirale gibt, die hochgefährlich ist, weil Geringführeranlässe dafür dienen können, dass gewisse Leute, die eben wirklich den Krieg wollen, das zum Anlass nehmen, den auch auszulösen. Und ich warne davor, wir haben schon jetzt eine Logik, wo gesagt wird, brauchen wir nicht eigentlich schon den Spannungsfall? Ist die Sichtung von Drohnen über den Frankfurter Flughafen nicht bereits Anlass, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen gegen den vermeintlichen Absender dieser Drohnen? Das sind, sagen wir mal, hochgefährliche Situationen. Und je mehr Explosivstoff man anhäuft, desto größer ist die Gefahr einer Explosion. Das finde ich also eine ganz simple Logik und die muss man meiner Ansicht nach in diesem Diskurs ganz deutlich machen. Ja, noch mehr Rüstung, noch mehr Waffen werden keinen Frieden schaffen. Jetzt muss man nur noch Frieden schaffen wollen. Das wäre das hehre Ziel. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft und die Einordnung für dein Buch. Vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe und bis dahin, ciao. Vielen Dank.